Herzlich willkommen bei Heiter Scheitern Nummer 12. Stefan hat mich geärgert. Nicht mehr am ersten Freitag im September, sondern am Tag nach dem ersten Freitag im September. Mal wieder Samstag. Es ist Samstag, 14.30 Uhr. Eben hat noch es in Sturm geregnet. So rum wäre das richtig gewesen. Jetzt strahlt die Sonne in die Küche. Das ist ein Zeichen. Ja, wir fangen an zu podcasten. Und die Katze kommt. Aha, toll, das ist alles da. Sonne, alles da. Content. Und wir. Genau, und Steff bereitet die Getränke des Nachmittags vor. Nämlich Kaffee. Kaffee und Tee. Druckkaffee an Kuh- und Soja-Vanillemilch, normalerweise. Und Basenausgleichstee. Jetzt in Hülle Schaumann und Fülle. Tja. Tja. Unser heutiges Thema ist trans. Ja, genau. Achso, wir müssen uns noch vorstellen. Ja, ich bin Joke, hallo. Ich bin Steff, hallo. Ich bin Marleen, hallo. Ach ja. Und das war der Bildschirm. Das war der Bildschirm, der jetzt, den ich jetzt dunkel gemacht habe, weil ich nicht so auf dieses Aufnahmezeigerchen starren. Ich glaube, wir müssen wieder aufpassen mit den Tassen. Mit den Tassen auf dem Tisch. Es hat sich schon, ich glaube, es hat sich eigentlich schon seit der ersten Folge gefühlt irgendwie durchgezogen, dass wir eigentlich schon immer mal wieder über Trans reden wollten. Ich glaube, das ist schon echt. Nein, wir wollten ja über vieles reden. Das stimmt. Aber ich glaube, Trans ist immer mal wieder sehr doll aufgetaucht. Ja, und eigentlich war das jetzt auch mal relativ schnell schon klar. Joke verlässt den Joke Saal. Joke läuft sofort weg. Joke verlässt den Saal und sagt, er ist gleich wieder da. Mal gucken. Vielleicht geht er auch Zigaretten holen, man weiß es nicht. Steff! Verlassen worden. Ja. Nein, ich kann ja einfach mal weiter labern hier vor mich hin labern. Genau, also das Thema war schon relativ lange jetzt schon klar, dass wir das machen werden. Mhm. Also das haben wir ja schon jetzt nicht so oft. Meistens entscheiden wir uns ja relativ spontan für Themen. Diesmal jedoch nicht. Was jetzt allerdings bei mir nicht dazu geführt hat, dass ich mir so großartig viele Gedanken gemacht habe. Lustig, ich auch nicht. Das ist auch so. Ich habe immer noch das Gefühl, dass ich mich so. Joke auch nicht. Nicht so das Gefühl, dass so schon so komplett weiß, wo das eigentlich enden wird. Aber das wissen wir ja nie, weil das ist ja quasi Konzept dieses Podcasts. Genau. Ich würde gerne einen Gruß loswerden. Mhm. Ich möchte gerne einen Gruß an Andrea loswerden, weil sie nämlich wieder aus der Versenkung herausgekommen ist. Jetzt gerade kontinuierlich sämtliche Folgen nachhört und diesen Gruß sozusagen wie so in einer Zeitkapsel hinterlassen möchte. Okay. Sie wird ihn wahrscheinlich viel später hören, weil sie ja sozusagen erst noch ganz viele Folgen nachholen muss. Wissen am Dienstag quasi bei Katy Perry. Genau. Wissen nicht den Durchsatz genau, aber sie ist auf jeden Fall schneller als wir beim Produzieren natürlich. Das heißt, sie wird jetzt nicht erst in einem halben Jahr oder sowas das hören. Aber ich würde gerne jetzt hier mal so zeitkapselmäßig einen Gruß für Andrea hinterlassen. Grüßchen. Ja, das ist toll. Die wir auch irgendwann mal einladen werden. Das können wir ja schon mal so anteasen. Wir werden sie in naher Zukunft, so nah bist du noch. Also auf jeden Fall haben wir vor, sie einzuladen und mit ihr über ein Thema, von dem sie noch nicht weiß, was es ist, sprechen werden. Aber bei Day of the Tentacle muss man auch eine Zeitkapsel befüllen. Das stimmt. Ja. hat das jetzt was mit Trans zu tun? So transformieren, Zeit? Naja gut, okay, das ist ein bisschen... Ich wollte eigentlich auch nur einen Gruß loswerden. Ich habe das getan, jetzt ist Joke auch wieder da. Und hallo. Können wir über Trans reden. Ja. Was ist denn das? So trans? Ja, was ist denn trans? Also, ich habe mich heute das erste Mal rasiert. Ich finde das sehr trans. Du hast dich das erste Mal rasiert? Das stimmt nicht. Einmal davor, aber das erste Mal mit... Was das erste Mal mit im... Nötigung. Du hast dich das erste Mal im... dann das zweite Mal im Gesicht rasiert. Du hast dich ja schon in deinem Leben garantiert schon häufiger rasiert, auch am Kopf. Das stimmt, ja. Ich finde, das sollte man nicht alles sehen. Also das erste Mal im Gesicht und zwar nicht aus dem Grund, um mir danach irgendein Bart anzukleben, sondern weil es nötig war. Jetzt gerade. Weil der Oberlippenflaum so pubertär aussah. Also das Ziel, als Transe nicht immer für tierisch jung geschätzt zu werden, wird gerade total verfehlt. Total. Aber das ist jetzt schon so voll ins Thema rein, ne? Also so, jetzt so voll, ohne. Aber ist ja egal. Nee, ich meine jetzt so ohne irgendwie. Also die Leute, die uns jetzt nicht persönlich kennen und uns vielleicht auch nicht ständig hören und verfolgen, wissen jetzt vielleicht überhaupt nicht, was Phase ist. Meinst du so? Also ich finde es jetzt. Also was ist trans, finde ich jetzt eine ganz schön schwierige Frage. Vor allem, wenn du dann immer die Keule schwingst mit, wir dürfen nicht so viel labern und irgendwie wir sollen auch mal konkret werden und nicht so viel. Und ich glaube, es wird sich schon heraus ergeben. Was irgendwie unser ein Gefühl, trans ist, ja. Oder was unser Ding ist. Oder das sind dann so kleinere Dinge, wo wir gerne mal so ein bisschen auslassen können. Also nicht auslassen, sondern wo wir uns dann, wenn es denn gerade nötig ist, irgendwie nochmal drüber auslassen können, was das jetzt gerade konkret für uns bedeutet. Okay. Aber ich glaube, jetzt eine Trans-Definition hinzupacken, dafür ist das doch auch zu vielschichtig. Ach so, und auch zu queer, dieser Podcast. Ja, genau, dieser Podcast, das können wir gar nicht machen. Wir wollen den anderen Transen jetzt auch mal nicht ihre Definition wegnehmen. Richtig. Ich meinte ja auch mehr so für euch. Richtig. Ich wollte für euch fragen, um einen Einstieg ins Thema zu finden, aber bitte, bitte. Ja, ich habe doch jetzt gesagt, was für mich gerade trans ist. Ach so, stimmt, dass du dich rasiert hast. Gerade. Genau. Aber das ist zum Beispiel, was auch zum Beispiel trans ist, ist, ich bin 29 und werde ständig geduzt. Das finde ich sehr trans. Ich werde auch ständig geduzt. Aber auch so mit so einem Gedanken, dass die Bäckerin jetzt gerade wieder dachte, nett, dass du jetzt auch mal für die Familie Brötchen holst. Nee, ich hole ja nie Brötchen. Ja, vielleicht besser. Naja, aber... Ah, okay. Ja, es kommt davon, dass wir uns alle keine Gedanken gemacht haben, ne? Ja. Ja. Naja. Wir können ja eine Affirmationskarte ziehen. Das haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Das stimmt. Wir sind auch gar nicht hier. Aber wir hatten doch so einen tollen Einstieg eigentlich. Echt? Mhm. Und zwar haben wir ja, also wir drei lesen gerade in Unterschied, oder Marlene und ich sind sowieso jetzt schon fertig und Steff liest noch Stadtgeschichten. Wie die Blöden. Das ist eine Romanreihe. Genau, jetzt haben wir es auch gelernt. Amistad Maupin. Die fangen irgendwie in den 70ern an, Ende der 70er in San Francisco. Und sind so eine Art schriftliches Soap. Und spielen so relativ doll, aber nicht nur in der schwulen Szene. Also Schwulsein spielt auf jeden Fall eine relativ große Rolle. Aber es geht mehr so um. Aber es gibt so verschiedene sexuelle Identitäten, die in dieser. Sehr verschiedene. Ja. Genau. Es gibt verschiedene ProtagonistInnen, die dann so über die verschiedenen Bücher und Jahre weiter verfolgt werden. Halt wie so eine Soap, nur geschrieben. Genau, sie beginnt in den 70ern, das hat Juke ja schon gesagt, und es ist auch in den 70ern angefangen worden zu schreiben. Es ist ursprünglich mal als tägliche, so eine Art Kolumne in der San Francisco Chronicles erschienen und ist dann später als Buch erschienen. Und dann gibt es so Bände, die ziehen sich dann so relativ, so mit 2-3 Jahren dazwischen, auch in der Geschichte, gibt es 6 Bände, die sich dann bis in die Mitte, späte 80er hineinziehen. Das sind dann 6 Bände und der 7. Band ist letztes Jahr rausgekommen mit einem sehr großen Abstand dazwischen. Ja. Und ich weiß nicht, ob da jetzt nochmal eine Fortsetzung geplant ist. Klang irgendwie nicht so. Aber ja, und das haben wir jetzt gelesen. Und was wolltest du jetzt erzählen? Genau, und da kommen ja zumindest, also von Anfang an gibt es eine Transfrau, die da drin vorkommt. Und jetzt muss ich leider ein bisschen was verraten, was Steff noch nicht kennt. Weshalb ich das nämlich eigentlich als Thema ganz spannend fand. Im letzten Band, dem 7. Band, der 2008 spielt, glaube ich, gibt es auch einen Transmann. Und der Transmann spielt auch eine relativ wichtige Rolle. Der gehört halt zur Gruppe jetzt dazu irgendwie. Der kommt halt in dem Band neu und wird. Und ich persönlich finde die Transmann-Geschichte auch total super, weil die sehr vielschichtig und sehr schön beschrieben ist und irgendwie weder so, dass man jetzt von einem auf alle schließen muss, noch dass man so die ganze Zeit das Gefühl hat, so, ah, oh nein, das kann er noch jetzt so nicht schreiben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also ich finde die sehr gut beschrieben. Mhm. Und was findest du daran gut? Ich finde die vielschichtig beschrieben. Also so, wie das so verhandelt wird und... Ja, aber wie wird es denn verhandelt? Ja, jetzt sag schon. Ja, du hast damit angefangen. Das ist okay. Nein, ich wollte ja eigentlich auch nur auf das eine Ding hinaus. Also es gibt halt in dem Buch eine Szene, da ist der Ich-Erzähler, das ist Michael Tolliver, der ist schwul und inzwischen älter. Der spielt halt von Anfang an mit. Und im siebten Band ist er halt der Ich-Erzähler plötzlich. Der geht in eine Bar und schleppt da so einen Typ ab. Jeden Transmann. Und auf dem Klo wird er dann von so einem anderen Typ angesprochen, der dann irgendwie sagt, dir ist schon klar, dass der Typ da irgendwie ein Transmann ist. Und ihm war das vorher irgendwie nicht so ganz klar. Aber er sagt dann so, ah, okay. Und dann sagt der andere Typ noch irgendwie so im Rausgehen so, du weißt schon, der hat nichts zwischen den Beinen. Und das fand ich irgendwie so, das hat mich dann irgendwie, das hat mich so ein bisschen festgehalten, weil ich das einfach so einen super Spruch fand. Also so schlau eingearbeitet, so einerseits irgendwie halt so was total Beschissenes und dann aber irgendwie so in der Geschichte halt mit ganz viel Hintergedanken oder so ganz viel, ja, einfach so total schlau und intelligent eingesetzt, was so mögliche Probleme mit Trans sein können und so. Und Marlene und ich hatten uns halt auch schon so ein bisschen darüber unterhalten, über so diesen Punkt von Transmänner und Körperlichkeiten oder Trans vielleicht und Körperlichkeiten. Ja, das war so, das fand ich irgendwie als Einstieg vielleicht ganz nett. Du hast dich nicht ordentlich rasiert. Oh Mann. Hast du gerade nicht sehen? Ja. Was hast du denn gefunden? An der Oberlippe müssen wir noch so ein bisschen arbeiten. Gut. Schade, dass wir jetzt kein Video haben, aber gut. Vielleicht auch ganz gut so. Dann würden alle diese unaufgeräumte Küche sehen, das muss auch nicht sein. Also was mir dazu einfällt, ist, dass ich es schon sehr interessant finde, dass wenn es zu Trans kommt, zum Thema Trans kommt, ganz oft, wenn Leute sich über Trans unterhalten oder mit Trans auseinandersetzen, die damit jetzt nicht direkt was zu tun haben, also deren Leben das erstmal keine direkte Rolle spielt, dass da es ganz schnell zu Genitalien kommt. Mhm. Also dass Genitalien so ein totales Thema sind und dass ich aber finde, dass das schon einen Unterschied macht zu den Leuten, die relativ doll was mit Trans zu tun haben. Also wobei das natürlich auch wieder nicht stimmt, weil es gibt ja dann auch schon, also ich kenne auch, also bei Transmännern weiß ich es, ich kenne jetzt nicht so viele Transfrauen, beziehungsweise ich habe mich noch nicht mit so vielen Transfrauen über ihre Genitalien unterhalten, auch wenn das schon mal vorgekommen ist, möchte ich jetzt keine repräsentative Antwort daraus machen. Ist natürlich ein persönlicher Eindruck, aber ich habe das Gefühl, dass Genitalien, das Thema Genitalien, so wie es außerhalb von Transkontexten verhandelt wird, innerhalb von Transkontexten verhandelt wird, dass sich das unterscheidet. Ja, sehr doll. So, also ich habe schon sehr oft von gerade Transmännern die Aussage gehört, dass zum Beispiel ein Penoidaufbau was ist, was sie nicht gut finden oder was sie eigentlich für nicht nötig erachten. Aus Interviews oder aus persönlichen Gesprächen oder aus Büchern oder was auch immer. Und dass aber interessanterweise die Frage, also dass ich von außen, also wenn jetzt Leute keine Transleute persönlich kennen und sich damit irgendwie nicht auseinandergesetzt haben oder selber trans sind, ganz oft über diese Genitalienfrage ganz viel verhandelt wird. Also dass sozusagen, also so im schlimmsten Fall wird halt eben genau wie zum Beispiel in diesem Roman einfach so eine Geschlechtsidentität komplett abgesprochen aufgrund von irgendeiner genitalen Disposition. Sag ich jetzt mal so. Sag mir, lass jetzt mal ausführen. Habe ich ja was gesagt. So. Das finde ich sehr interessant, dass ich da einen relativ starken Unterschied wahrnehme. Also dass halt, ja, dass im Zweifelsfall halt einfach so Geschlechtlichkeit halt abgesprochen wird. Aufgrund von der Idee von, wie Genitalien aussehen könnten oder nicht aussehen könnten. Was ja sehr interessant ist, weil Genitalien ja weitestgehend unsichtbar sind. Erstmal. Es ist ja erstmal nur eine Idee. Ich meine, von den allerwenigsten Menschen wissen wir, wie deren Genitalien aussehen. So. Das ist ja schon so ein Körperbereich, der weitestgehend erstmal mehr im Kopf als Idee existiert, als irgendwie als sichtbares Ding, womit man irgendwie umgeht. Anders als andere Dinge, an denen Geschlecht festgemacht wird. Stimme, Körperform, Verhalten. Hm. Stimmt, das ist schon sehr lustig. Also dass so, dass eben gerade so die Sachen, womit man tatsächlich in übertragenen Sinne in Berührung kommt, dann erstmal gar nicht so betrachtet werden. Oder erstmal nicht drin vorkommen. Also so, dass dieses nicht zwischen den Beinen irgendwie so das so der Punkt ist. Ja, oder halt bei Transfrauen dann was zwischen den Beinen. Mhm. So. Ja. Also das ist ja genauso, erstmal genauso unsichtbar erstmal. So Brüste ist dann, selbst das ist dann erstmal so Nebensache. Ja. Was ich ja auch ganz lustig finde, weil das irgendwie sich quasi an so einem bestimmten Punkt irgendwie umdreht. Also wenn jetzt irgendwie, also jetzt irgendwie mal bei Trans, um jetzt mal bei Transmann oder bei mir oder sowas zu bleiben, dann finde ich schon, dass es irgendwie so eine Range gibt an, es wird einem zugestanden, als Frau quasi, sich relativ männlich zu verhalten oder sich relativ männlich anzuziehen und so weiter. Mhm. Mit allen Vorzeichen, dass das natürlich irgendwie ab der Norm ist und so weiter. Und es ist auch okay, wenn man dann irgendwie sagt, so, wenn man dann irgendwie sagt, man ist so Transmann oder so, dann wird einem auch relativ viel zugestanden irgendwie. Aber sobald es zu den Genitalien kommt, da kippt es dann ganz schnell. Und da ist es dann halt irgendwie, da ist es dann wieder so total weiblich. Also da kann man irgendwie dann auffahren, was man will. Wenn man irgendwie nicht das entsprechende Genital dazu aufweist, dann ist es halt irgendwie egal. Oder dann ist man halt doch wieder Frau, oder? Mhm. Dann ist man doch wieder Frau. Sehr schön. Also ich finde es auch, ich finde es zum Beispiel total spannend, dass jetzt so mit Testo-Einnahme oder so, wo das halt alles nochmal so ein bisschen sichtbarer wird, dass halt nochmal viel Dollar wieder, also einerseits Dollar in Frage gestellt wird und Dollar wieder an so Genitalien geknüpft wird in meiner Wahrnehmung, so trans sein bei mir. Und andererseits halt auch dann plötzlich, jetzt springe ich aber ganz schön, als so echter wahrgenommen wird. Und jetzt, wo sich die Stimme ändert oder wo irgendwie sich äußerlich nochmal irgendwie mehr was ändert, da ist es dann plötzlich echter Trans. Mhm, also, kann man Trans ernster nehmen. Genau, so. Als vorher, wo das so irgendwie so eine Spielerei war oder sowas. Aber das war jetzt sehr doll gesprungen. Vielleicht nochmal zurück zu dem anderen. Mhm. Also ich fand zum Beispiel, was mich ja auch irgendwie so gefuchst hat an dieser Textstelle, oder weshalb ich die einfach auch so vielschichtig spannend fand, war ja dieses Ding von Entschuldigung, wieso bitte sie haben Frauen nichts zwischen den Beinen? Was ist denn das für eine Aussage? Also, ja, natürlich. Also das kommt ja noch dazu. Mhm. Das, also das so, wir einigen uns schon mal darauf, dass das irgendwie, also sexistischer geht's kaum. Ja, so. So ein Bermuda-Dreieck, wo einfach irgendwie nichts ist. Wie bei diesen Puppen früher, ne? Ja. Oder früher nicht, ja, wahrscheinlich immer noch so irgendwie so Puppen. So ein Rumpf und da sind so zwei Beine dran und da ist aber. Und das war's dann, genau. Schon sehr komisch. Naja, aber das ist ja auch durchaus kennzeichnend dafür, dass solche Aussagen einfach auch, sobald man irgendwie mal wieder ein bisschen Logik dran knüpft oder damit versucht in Verbindung zu bringen, es einfach nur komisch ist oder nur irgendwie ja. Nicht mehr nachvollziehbar oder total widersprüchlich. Ja, wir hatten dann ja noch irgendwie, ich habe neulich mit einem Freund auch über Trans gesprochen und auch über Schwänze und schwule Szene und so. Und der meinte dann halt irgendwie, ja, für so eine schwule Szene haben Transmänner halt einfach, denen fehlte einfach so was ganz Entscheidendes, irgendwie, wenn man so aus einer Mainstream-schwulen Szene kommt, irgendwie so eine Gay-Romeo-Schwanz-fixierte Szene, da fehlt dann einfach so das entscheidende Merkmal zum Männlichsein oder so. Und dann hatten wir ja aber, dass es halt vielleicht irgendwie, dass es so extraordinär dann halt doch gar nicht ist, dass es vielleicht in der schwulen Szene irgendwie durch so eine möglicherweise an einigen Orten besondere Schwanzfixiertheit mehr auffällt, aber dass es halt in anderen Bereichen genauso an den Schwanz geknüpft wird. Und dann fand ich es halt so spannend, wenn solche Aussagen von Frauen kommen. Also, okay, wenn jetzt irgendwie ein Schwuler sagt so, ey, der hat ja nichts zwischen den Beinen, dann ist es immer noch so ein ich Mann, ich habe was zwischen den Beinen, du nicht, Abwertung. Aber wenn es von einer Frau kommt zum Beispiel, dann ist es ja irgendwie Das ist ja auch mal irgendwie viel merkwürdiger. Weil dann irgendwie, was denkt denn die Frau denn von sich selbst? Also. Ja, aber da habe ich ja dann schon wieder die kluge Idee gehabt, muss ich mir mal selber nochmal loben. Das hat mir Marlene erklärt. Also ich hatte dann. Genau, liebe Marlene, erklär uns doch mal, kommen Frauen dazu, über Transmänner zu sagen, sie hätten nichts zwischen den Beinen. Naja, ich glaube ja, das liegt daran, dass Trans-Leute als etwas wahrgenommen werden, was nicht was so außerhalb der eigenen Welt steht. Also es gibt halt so die eigene Welt und die besteht aus Männern und Frauen. Und daran ist erstmal überhaupt nichts zu rütteln. Das ist so. Und das muss, ja, ne? Mhm. Und dann gibt es diese Trans-Leute, die da sozusagen draußen stehen. Und die stehen dann so doll draußen, dass dass jegliche Aussagen zu diesem Thema überhaupt nicht mehr auf dass die nicht mehr auf die Person, die diese Aussagen macht, zurückzuführen ist. Also ich glaube tatsächlich, dass Leute, die solche Sachen sagen, überhaupt nicht auf die Idee kommen, dass das irgendwie was mit ihnen zu tun hat, weil das einfach so draußen steht aus der eigentlichen Welt, dass einfach jegliche Regeln von wie gehen Männer mit Frauen um, wie gehen Frauen mit Männern um, wie wird mit Geschlecht im Allgemeinen umgegangen, welche Intimitätsgrenzen gibt es da, dass das alles nicht mehr gilt, weil das einfach nicht, weil es außerhalb dieses Systems steht. Also ich glaube halt, dass also so eine Aussage, also wenn jetzt eine Frau sagt, der Transmann hat ja nichts zwischen den Beinen, dann heißt das nicht, dass das dann ja bedeutet, dadurch, dass dieser Transmann ja eine Möse hat und dadurch sozusagen zu einer bestimmten Menge von Menschen gehört, die alle Mösen haben und für gemeinhin als Frauen bezeichnet werden, sondern dass dieser Mensch einfach so total draußen steht aus diesem, also oder nicht mehr sozusagen zu dieser Gruppe dazugehört und damit sozusagen auch das Bewusstsein dafür, dass das sozusagen auf das eigene ja dann auch nicht vorhanden sein von irgendwas, also dass man dann sozusagen das ja auch auf das eigene zurückwirft, dass das dann nicht greift, weil es sozusagen außerhalb des Systems steht. Dass es erstmal darum geht, dass sozusagen Männlichkeit aberkannt wird. Genau, genau. Also das ist halt sozusagen, da wird einfach die Grenze an der Stelle gezogen, dass es sozusagen nicht, dass man eigentlich aus diesem System nicht ausbrechen kann, aber es eigentlich damit auch schon anerkannt hat, dass man ausgebrochen ist. Oder was ja, also ich weiß nicht, ob ich das schon mal beim Podcast erzählt habe, ich hab ja auch schon mal die Frage bekommen von einer Person, die Jugo nun überhaupt nicht kennt und die ich eigentlich auch überhaupt nicht gut kenne, die dann gefragt hat, als ich dann erzählt habe, dass ich, also als ich mich als Transliebchen geoutet habe und eben erzählt habe, dass mein Freund ein Transmann ist, dass sie auch als allererstes gefragt hat, wie das denn so zwischen seinen Beinen aussieht. Sie hat gefragt, darf ich fragen, wie es so zwischen seinen Beinen aussieht? Und ich habe dann gesagt, nein, darfst du nicht. Aber das fand ich halt dann auch spannend, weil das ja sozusagen genau die gleiche Kerbe haut von Intimitätsgrenzen. Mhm. Hallo? Also so, was geht dich das an? Also dass da sozusagen auch so diese ganzen, ja, dass diese ganzen Regeln einfach nicht gelten, was mich dann ja wiederum bla bla bla bla bla irgendwie dann auch nochmal, als ich das neulich schon mal irgendwie versucht habe zu erklären. Das ist prima, Leben, das ist ein Podcast, es ist okay zu reden. Dazu gebracht hat zu dieser Idee, das geht jetzt ein bisschen weg von diesem Trans-Thema, dass ja so Geschlechtskategorien auch Schutzgrenzen beinhaltet. Also dass sozusagen klar ist, dass sozusagen, gerade wenn es um Genitalien geht, es bestimmte Intimitätsgrenzen gibt, die sozusagen für Frauen gelten und es gibt bestimmte Intimitätsgrenzen, die für Männer gelten und es gibt zumindest, was für Männer und Frauen gilt, sozusagen erstmal so ein ganz grobes Genitalbereich ist etwas, das ist etwas sehr Persönliches. Wobei natürlich irgendwie es sehr wohl Unterschiede gibt davon, was jetzt persönlich ist und was nicht. Also würde jetzt zum Beispiel sagen, also Schwänze dürfen sehr viel sichtbarer sein als Mösen. Aber erstmal so grundsätzlich würde ich sagen, irgendwie gibt es schon so ein, okay, das ist erstmal was sehr Persönliches. Aber das ist aber schon sehr auch an so offensichtlich auch sehr an so Geschlechtlichkeit geknüpft. Oder an so eine Idee von Geschlechtskategorien. Und in dem Moment, in dem da jemand rausfällt, merkt man halt, dass dann diese Regel schon mal nicht mehr gilt. Also die Regel von Intimitätsgrenzen, die offensichtlich an Geschlecht geknüpft sind, gelten nicht mehr, wenn einfach die Frage nach Geschlecht nicht mehr so eindeutig zu beantworten ist. Ich finde auch noch, dass, dass sich viele und viel zu viele Menschen irgendwie in der sich den Job irgendwie anmaßen, Geschlechtspolizei zu spielen, oder dass das irgendwie so ein, dass das irgendwie sowas ist, was irgendwie so gesamtgesellschaftlich anscheinend irgendwie anerkannt oder wichtig ist oder keine Ahnung, sowas, dass man Geschlechtspolizei spielen kann, dadurch eben auch sozusagen diese Regeln übergehen kann oder einfach ausblenden kann oder in dem Moment nicht greifen, weil sie ja jetzt Geschlechtspolizei spielen müssen und damit irgendwie die Legitimation haben, für Geschlecht, Recht und Ordnung zu sorgen. Also dass sie irgendwie so damit einfach so halt, also ich finde im Vergleich mit Polizei halt echt ganz, ganz gut, weil sie damit auf einmal das Recht haben, wildfremde Menschen, also die sie nicht kennen, auf der Straße sozusagen, da wieder Eindeutigkeit herzustellen. Oder dass irgendwie, dass es ein Recht gibt, das zu erfahren oder das richtig zu stellen oder ja, da irgendwie ihre Ordnung wiederherzustellen. Ich finde, das macht halt auch ganz viel möglich. Also du meinst mit Geschlechtspolizei solche Anfragen von, wie sieht das denn zwischen den beiden aus? Oder ja, oder immer diese Fragen von, bist du jetzt Mann oder Frau? Ja. Also es geht, ich finde, damit geht's halt los, dass du dieses, ich bin irritiert, ich kann jemanden gerade geschlechtlich nicht einordnen und damit, allein dadurch, durch diese Irritation, bin ich so bevollmächtigt, alles daran zu setzen, so, also irgendwie was fehlt, ist dann halt tatsächlich nur noch irgendwie Hose runterreißen oder so, was ja dann im übertragenen Sinne gemacht wird, ja. Um diese Irritation eben auszumerzen, um diesen gefühlten Gesetzesverstoß der Uneindeutigkeit dann wieder in Bahn zu lenken. Dann wieder richtig zu machen. Naja, es ist halt gefährlich, ne? Es ist ja total, es scheint ja kaum was Gefährlicheres zu geben als Geschlechtsuneindeutigkeit oder Geschlecht als etwas nicht Unumstößliches zu nehmen und damit zu spielen oder zu das irgendwie als so die Gesetze die vermeintliche Unumstößlichkeit als umstößlich zu behandeln. Und das scheint irgendwie wirklich was zu sein, was einfach so krass gefährlich ist, dass Leute total panisch werden. Ja. Oder auch zu glauben, dass irgendwie dass man sich dann selber in der Position befindet, dass die eigene Meinung darüber, also so, dass Transen und Transliebchen oder Transpartnerinnen irgendwie das ernsthaft interessiert, was sie glauben. Also so, das interessiert mich kein Stück. Also es ist irgendwie so, nichts interessiert mich weniger als irgendwie die Meinung, wie männlich oder weiblich oder echt oder was weiß ich, dann jemand wahrgenommen wird. Also zumindest wenn es halt auf dieser, zumindest wenn es halt dann über diese Attacke-Angriffsebene läuft. Also wo es halt, also so, ich finde, man kann durchaus irgendwie sehr liebevoll oder irgendwie charmant oder irgendwie oder solidarisch irgendwie sich austauschen, aber nicht über dieses Ding von, ich muss jetzt dringend meine Meinung kundtun und gehe davon aus, dass es die Leute interessiert. Meine Meinung von irgendwie, wie wenig männlich jetzt diese Transmann-Person ist. Und was man da für einen Scheiß hört. Also es ist doch echt, ist irgendwelche Schwingungen und Schwingungen. Ja, an diesem Geburtstag. Da ging es um so Schwingungen, glaube ich. Was genau. Die, an deinem Geburtstag? Nein, wo wir auf diesem Geburtstag waren, wo diese eine da dann irgendwie erzählt hat, dass sie total viel weibliche Schwingungen so empfängt. Und, wow. Und dass das ja nicht sein kann, dass das ja total unmännlich ist. Na gut, aber ja, ich glaube, darüber haben wir uns halt auch schon mal unterhalten, über diese Personen. Die stimmt, über die haben wir uns schon mal unterhalten. Vielleicht müssen wir das jetzt nicht nochmal wiederholen. Das war bei der Butch-Folge für eine Person, die wir jetzt kennen. Genau, verlinken einfach mal. Verlinken so auch uns selber. Okay, also ich kann ja nochmal was erzählen, was mir spontan eingefallen ist, als wir überlegt haben, dass wir über Trans reden. Nämlich dachte ich kann ja mal darüber erzählen, wie ich so, als das so losging, dass Trans in meinem Leben eine tägliche Rolle gespielt hat oder so und was ich mir dann da so für Gedanken gemacht habe. Mhm. Oder so. Und vielleicht auch, das war dann auch so ein Prozess, wo ich dann auch angefangen habe, anders über Trans nachzudenken, als so wie es mir vielleicht vorher in irgendwelchen, ja, was man halt so, was einmal sonst so begegnet, irgendwie Medien und ich meine, Trans ist ja schon ein Thema, mit dem man auch in Berührung kommt, ohne dass man persönlich Leute kennt oder so. Und zwar habe ich nämlich eigentlich angefangen mit einem, also dass mein Transverständnis war erstmal ein sehr breites. Also erst war es ein ganz enges und dann ist es ganz plötzlich ganz weit geworden und ist irgendwie erstmal gar nicht so doll an, also um auch mal von dieser Idee von, ich bin im falschen Körper geboren und ich habe mich schon immer so gefühlt und so. Und das hat aber alles, es war auch relativ schnell klar, das passt irgendwie alles nicht und es stimmt auch irgendwie alles nicht. Aber was stimmt denn dann? Also irgendwie muss man ja trotzdem irgendwie so eine Erklärung haben, irgendwie wie es dann jetzt alles zusammenhängt und warum Trans überhaupt existiert und so. Und ich bin dann irgendwann relativ schnell zu dieser Idee gekommen, dass Trans halt erstmal und deswegen auch nicht transsexuell und auch nicht transgender oder transident oder trans, was gibt's noch? Naja, es gibt ja ganz viele, was da hinten noch dran gehangen werden kann. Transport, naja, gut. Und das halt, also an dieses, auch mal, ich puste hier immer so den Asche rein, ist irgendwie, vielleicht, ich stelle ihn mal da. Ja. Dass es erstmal darum geht, sich ganz grundsätzlich mit dem zugewiesenen Geburtsgeschlecht und den daran geknüpften Vorstellungen, Normen, Lebensmodellen und so weiter und so fort auseinanderzusetzen und festzustellen, dass das ganz schön doll was ist, was so mit einem produziert wurde. Also dass ganz schön viele Dinge, also ne, so diese Idee, dass diese, also erstmal so grundsätzlich erstmal so diese Idee, das ist jetzt irgendwie ziemlich langweilig für sämtliche Feministinnen, die Idee irgendwie, Geschlecht ist etwas, was, das ist eine Idee und diese Idee wird gefüllt mit Regeln und Normen und Lebensmodellen und man kann relativ schnell an den Punkt kommen, wo man merkt, dass das für einen irgendwie nicht gilt und dass es für ganz, ganz viele Leute nicht gilt und eigentlich, wenn man es genau nimmt, eigentlich für niemanden gilt. Dass das so ungebrochen und unproblematisch und unhinterfragt hier immer funktioniert mit der Geschlechtsidentität. Und ich glaube, dass Trans schon ganz schön viel damit zu tun hat, sehr bewusst gegen diese einem zugewiesenen Ideen aufzubegehren und zu sagen, ich will es nicht. Oder ich habe dann, also das ist etwas, was irgendwie mit dem, was von mir verlangt wird, aufgrund von einer Geschlechtsidentität oder aufgrund eines zugewiesenen Geschlechtes, dass das irgendwie nicht greift und nicht einhergeht miteinander. Und da können sich dann sozusagen verschiedene Strategien draus entwickeln. Und eine Strategie davon ist, unter Umständen mal zu gucken, ob nicht vielleicht das, was so gemeinhin als das andere Geschlecht wahrgenommen wird, so im Groben besser passt. Aber ich würde sagen, es ist eigentlich nur eine Strategie, trans zu sein. Also das wäre dann sozusagen die relativ große Menge der, ich habe dann irgendwann mal so Cross-Trans als Idee gehabt, dass man das vielleicht Cross-Trans nennen könnte, dass sozusagen tatsächlich in einem genauso und einem auch so bewusst ist, dass es ein genauso hergestelltes Geschlecht ist, aber dass sozusagen diese Gruppe vielleicht besser für einen passt und man sich darin irgendwie besser bewegen kann. Aber ich finde, dass man nicht Pronomen wechseln muss oder Namen wechseln muss oder Klos wechseln muss, um trans zu sein. Also ich finde auch, dass Butches, die sich weiterhin in dem Sie-Pronomen irgendwie bewegen, trans sein können. Und ich finde auch, dass Femmes auch trans sein können. Also so als. Also ich glaube, es geht eher so um so ein Herrscht. Also ich glaube, mir geht's. Ich rede schon die ganze Zeit so total lang und ich habe so ein bisschen Angst, dass ich hier die Leute langweile. Also um das nochmal abzuschließen, ich glaube, dass trans etwas ist, wo man sich von einem zugewiesenen Geburtsgeschlecht verabschiedet und etwas kreiert, was sich in einem geschlechtlichen Raum bewegt, aber sehr viel bewusster stattfindet und sehr viel bewusster hergestellt wird. Sei es aus so in so Cross-Trans-Zusammenhängen, wenn man sich nochmal sehr viel bewusster bestimmte Sachen aneignet, die zum vermeintlich anderen Geschlecht, also zum vermeintlich gegenüberliegenden Geschlecht gehören, oder sei es zum Beispiel bei Femmes dann sich dann eben in dem gleichen Pronomenraum befindenden Kontinuum dort dann eben bestimmte Sachen aneignet. Ja. Also ich finde so diesen Raum, der durch Trans aufgemacht wird, finde ich schon, dass es das ganz gut fast einfach. Mir ist eben auch nochmal so in den Sinn gekommen, dieses an den Punkt zu kommen, um zu sagen, es ist nicht so leicht, wie es sich dann anhört, aber wenn man eben an den Punkt kommt, dass man sieht, dass irgendwie ganz viel, ganz schön krass erstmal hergestellt oder immer wieder wiederholt werden muss, damit es auch wirklich irgendwie noch glaubhaft bleibt oder so. Also wenn man irgendwie so von diesem Ganzen, was irgendwie an Ideen da ist oder was an Konstruktionen da ist oder so, als solches dann mal nimmt und dann sich mal überlegt von, wenn man mal alles dürfte. Also wenn man irgendwie, wenn sozusagen das, was wo überall immer an ein Do oder Don't dran haftet, wenn man mal sich vorstellen könnte, grundsätzlich alles zu dürfen oder sich irgendwie so verschiedenste Ausdrucksweisen oder verschiedenste, also so das, was gehen würde, was man dann, womit man sich dann eben wohlfühlen würde oder was dann irgendwie dadurch möglich ist. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. So, das kam mir also so in Anknüpfung an dich irgendwie gerade noch in den Sinn, so diesen Moment von Möglichkeiten. Und das kann eben dann genauso sein, dass irgendwie man sich dann eben ganz bewusst feminin belegte Sachen aneignet, die vorher vielleicht dann auch allein schon aus einer feministischen oder lesbischen Sozialisation heraus vielleicht auch eben gar nicht so selbstverständlich sind und eben genauso ein Don't dran haftet und das dann ja dann genauso eine krasse Gegenbewegung ist oder einem genauso abgesprochen wird oder sowas. Und ob das vielleicht auch so ein Indiz für so Trans-Erfahrungen oder Trans-Momente oder Trans-Entscheidungen oder sowas sind, dass man häufig dieses Aberkennen erfährt. Das, was man versucht gerade darzustellen oder das, was irgendwie man so ist, einem kontinuierlich aberkannt wird. Oder anders gesagt, ich glaube, dass Trans eine Strategie ist, mit so herrschenden, also der Versuch, mit den herrschenden Geschlechternormen klarzukommen. irgendwie klappt es, also damit irgendwie, also damit einen Umgang zu finden. Und da würde ich dann aber tatsächlich den Tanzbegriff dann in dem Zusammenhang wirklich sehr weit fassen und sagen, dass da wirklich dann auch wirklich alles reinfällt, was den Versuch startet oder jede Person reinfällt, die den Versuch startet. Sich bewusst geschlechtlich zu bewegen und es nicht auf so einer Natürlichkeit, so einer Natürlichkeitsfolie. Jetzt haben wir Joko schweigend gequatscht. Ja, ich überlege, ob das so sinnvoll ist, das so zu fassen. Ja, ich finde schon, dass es sinnvoll ist. Warum findest du es nicht? Weil es dann anfängt, so andere Sachen zu überlappen, habe ich das Gefühl. Also dann wird Trans so ein großes, überall da, wo das Geschlecht aneckt, dann ist es irgendwie Trans. Und ich glaube aber, das mit dem Geschlecht ist vieldeutiger und hängt sich an vieldeutigeren Dingen auf. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, was weiß ich, nimm irgendwie Hautfarbe, auch da wird Geschlecht dran geknüpft. Und das dann mit so einem Trans zu überlappen, fände ich, glaube ich, erstmal nicht gut. Abgesehen davon, wenn die Person selbst sagt, sie ist trans oder so. Oder Behinderung, wenn ich irgendwie behinderten Leuten Geschlechtlichkeit abspreche oder so. Und dann wiederum argumentiere, okay, das heißt, diese Person wird sich schon irgendwie, bewegt sich schon außerhalb von einer normierten Geschlechtlichkeit, muss also schon damit irgendwie hantieren, was es heißt, in einer geschlechternormierten Welt zu leben, dadurch, dass sie halt behindert ist und da ihr Geschlecht abgesprochen wird oder so. Das dann wiederum mit so einem Trans-Begriff zu belegen, finde ich, verwischt dann sozusagen die spezifische Problematik, die dann an dem Behindert-Begriff oder so hängt. Also das finde ich so ein bisschen schwierig daran. Ja, habe ich vergessen zu sagen. Ich stelle natürlich voran, dass es sich immer noch um eine Selbstbezeichnung handelt. Also das ist sozusagen, das meinte ich halt mit, es ist ein Versuch, mit bestimmten Dingen klar, also so mit so einer Geschlechterwelt klarzukommen. Also das ist so, ich glaube, ich würde von vornherein, aber das ist wahrscheinlich so ein queeres Grundverständnis, ich würde von vornherein irgendwie es versuchen zu vermeiden, Leuten bestimmte Identitäten von außen zu erzählen. Sondern ich gehe schon davon aus, dass es erstmal was, also ich glaube schon, dass es ganz viel mit so einer Selbstauseinander, also gerade Trans, finde ich, ist sowas, es hat ganz viel mit, wie stelle ich mich in die Welt zu tun. Also wie entscheide ich mich in die Welt zu gehen, so. Also ich glaube definitiv nicht an einen, es gibt irgendwie dann so den wahren Kern, der dann so aufblüht und dann endlich sozusagen durch eine Hülle bricht, die vermeintlich falsch ist, und dann kann sozusagen, wenn man die Hülle nur ordentlich irgendwie dann anpasst, dann passt es wieder so, sondern ich glaube halt eher an so eine Idee von Trans ist eine Methode, um mit so einer vergeschlechtlichten Welt umzugehen, und diese Methode ist eine selbstgewählte Methode. Ja, mit dem Zusatz dann, ja. Ja. Also, okay, das habe ich natürlich nicht gesagt, da hätte ich nochmal sagen sollen, ne? Und dann, also, deswegen ist es auch erstmal total egal, ob jemand, keine Ahnung, ob jemand überhaupt irgendwelche Dinge am Äußeren verändert oder nicht, und wenn ja, welche. Ist letztendlich eine Entscheidung und ist letztendlich irgendwie nur, also ist total unabhängig davon, ob eine Person jetzt sich als trans bezeichnet oder nicht, oder mehr trans ist oder weniger trans ist oder so. Also, ja. Ich glaube, wir können festhalten, ich meine, trans ist eine Methode. Ja, ich glaube, für mich wäre es dann nochmal spannend zu gucken, ob, also jetzt mal vorausgesetzt, ich bin cis-weiblich und möchte dann auch irgendwie weiblich leben, aber halt nicht so, wie mir das die Gesellschaft vorschreibt oder so. Oder möchte dann irgendwie femme sein oder so. Ich sag mal kurz was zu Cis-Weiblichkeit. So. Okay, ich wurde dann vielleicht bei der Geburt weiblich eingeordnet. Und habe dann irgendwie möglicherweise so körperliche Voraussetzungen, die dafür sprechen könnten, dass ich weiblich bin. Und dann entscheide ich mich irgendwann, ein feminines Gender zu nehmen und dann halt irgendwie meinetwegen eine Femme zu sein oder sowas. Und ich glaube, dann würde ich, also ich persönlich würde mich dann, glaube ich, nicht trans nennen, weil ich dann, glaube ich, beleidigt wäre, dass ich das trans nennen müsste, sozusagen. Dass nicht der Raum Weiblichkeit oder Femininität Platz hat für jemanden, der anders feminin ist, sondern dass diese Person sich dann trans nennen muss, weil irgendwie da irgendwie sowas überschritten wird. Also ich glaube, da würde ich dann eher, aber das ist ja eine Politikenfrage. Das ist dann wieder die Frage, was man halt selber, ob man da selber diesen Begriff für sich annimmt oder nicht. Also ich würde tatsächlich erstmal von einem ganz großen Transbegriff ausgehen und dann sozusagen gucken, was gibt es denn dann noch für Unterschiede. Also das eine, wenn man jetzt Femme als Transgender ist ja auch immer wieder ein sehr beliebtes Thema, Femme als Transgender nimmt, dann ist es halt einfach die Methode Trans auf Femme angewendet und wenn es Transmänner sind, dann ist eben die Methode Trans auf Transmänner angewendet oder eben auf Cross-Trans angewendet oder so. Also ich glaube schon, ich bin nicht so ganz großer Feind von dieser Idee von Trans als Umbrella-Begriff für ganz viel und dann kann man aber darunter und meinetwegen zum Teil irgendwie auch total mit null Berührungspunkten miteinander sehr viele verschiedene Arten von Trans fassen. Ich glaube, jetzt müssen wir aber auch noch Trans als Umbrella-Term erklären, sonst wird es zu kompliziert. Ja. Oh, Entschuldigung. Ich habe mein Handy nicht ausgemacht, es tut mir sehr leid. Ja, es gibt so dieses Ding, dass... Möchtest du kurz telefonieren gehen? Nein. Vielleicht kann das mal jemand anders machen, weil ich bin da irgendwie nicht so... Ich habe die Diskussion nicht so ganz verfolgt. Ich habe die Diskussion auch nicht so ganz verfolgt. Ich weiß auch nicht genau, was ihr meint, außer dass halt irgendwie Trans ein riesen Überbegriff dann sein soll, wie viele andere Sachen auch, die dann zu sehr übergriffig sind. Die Idee Transgender halt als... Ja, bitte, erzähl ruhig weiter. Lass dich nicht von mir irritieren. Halt als Umbrella-Term für genau das, was Marlene ja eben eigentlich schon erklärt hat, für Leute, die Geschlecht erstmal in Frage stellen oder so die natürliche Zugewiesenheit von Geschlecht zur Geburt erstmal in Frage stellen oder anfangen, sich mit dieser natürlichen Zugewiesenheit auseinanderzusetzen. Ja, aber ich würde dann halt nicht sagen, dass Transgender da der richtige Ausdruck ist, sondern würde tatsächlich dann das Trans-Sternchen als vorschlagen, als Methode zu sehen und dann als und dann eben nochmal zu gucken, was genau dann aber bestimmte einzelne Dinge dann vielleicht nochmal sich unterscheiden oder aber an welchen Stellen es eben auch totale Ähnlichkeiten gibt. Hm. Also ich würde halt, also meine persönliche Geschichte ist schon so, dass ich mir relativ sicher bin, wenn einfach bestimmte Dinge in meinem Leben an bestimmten winzigen Kleinigkeiten anders gelaufen wären, dann könnte ich jetzt auch hier als Transmann sitzen. Und ich bin aber Femme und fühle mich auch sehr wohl damit. Aber das heißt nicht, dass das in mir nicht auch vielleicht ein Transmann, aus mir nicht auch ein Transmann hätte werden können, wenn einfach an bestimmten Punkten in meinem Leben was anders gelaufen wäre. Vielleicht meinst du Trans als Praxis. Vielleicht ist das als politische Praxis, Geschlecht in Frage zu stellen oder geschlechtliche Natürlichkeit in Frage zu stellen. Dann hat es nämlich auch nochmal mehr so eine Möglichkeit von Trans als Bezeichnung. Ja. Unterschieden zu werden. Ich glaube, ich hatte Marlene auch so verstanden, oder so ist es zumindest auch bei mir angekommen, dass eben diese Selbstbezeichnung Trans einfach dann nochmal auf einem anderen Blatt steht. Also, dass es tatsächlich erstmal natürlich nicht komplett losgelöst ist, aber dass es irgendwie, nur weil ich mich jetzt auf irgendeine Art und Weise mit Geschlechtlichkeit auseinandersetze oder für bestimmte Geschlechtlichkeiten entschieden habe oder sowas, würde ich überhaupt nicht auf die Idee kommen, mich trans zu nennen, zum Beispiel. Und trotzdem würde ich aber sagen, dass ich mit Transpraxen habe ich mir eigentlich noch nie so viele Gedanken gemacht, aber bei mir leuchtet immer so der Begriff Erfahrung auf, dass es irgendwie so, dass es so eine gewisse Trans-Erfahrung gibt, die ich so benennen würde, die sich halt einfach vielleicht dann überschneiden und die sozusagen dann an der Art und Weise der Erfahrung sozusagen dann erstmal auch nicht gekoppelt sind, ob diese Person jetzt tatsächlich eine sich selbst als Transperson verortende Person ist oder einfach jemand, der halt aus anderen Gründen oder mit anderen Mitteln oder anderen Intentionen heraus so ein Geschlechtsding am Laufen hat. Weiß gerade nicht, was ich meine, aber so, also ich mag die Auseinandersetzung mit dem Begriff Erfahrung. Ja. Also ich glaube, so, also das mit dem sich trans nennen, das ist ja total spannend, weil das ja irgendwie auch sofort so, auch so eine riesen Diskussion anpiekst, ne? So zwischen, was weiß ich, da landet man dann ja auch ganz schnell bei politischen Benennungsstrategien und dann landet man beim transsexuellen Gesetz und so, und wer da eigentlich mit genannt ist und wer da nicht rein darf und so weiter und so fort, ne? Und deshalb finde ich, oder bin ich immer extrem vorsichtig, wenn es anfängt, so um ja, Benennung zu gehen. Weil ich dann sofort irgendwie so tausend Alarmglöckchen sehe, so was jetzt irgendwie, was welchem Zweck dient oder was in welche politische Richtung geht, wenn das und das trans genannt wird, das und das nicht trans genannt wird, wer sich jetzt als trans bezeichnen will oder nicht oder so. Ich finde, es ist extrem schwierig, das irgendwie sinnvoll zu handeln oder so zu handeln, dass nicht irgendwie sofort irgendwas total schief geht oder so. Denn es ist ja einerseits finde ich es zum Beispiel total wichtig zu sagen, okay, es muss einen bestimmten Bereich geben, wo Leute dann auch quasi trans in dem Sinne sein können, wo es in so einem bestimmten Geschlechterübertreten oder Cross-Bereich geht. Denn wenn es das nicht mehr gibt, dann ist es halt nicht mehr benannt. Also wenn alle irgendwie sagen, so jetzt alle trans, die sich irgendwie mit Geschlecht auseinandersetzen, dann ist das halt nicht mehr benannt. Andererseits denke ich, ich kann halt auch nicht anfangen und sagen, so das ist jetzt wirklich trans und das ist nur noch so halb trans oder so. Denn dann komme ich wieder, dann komme ich von einer anderen Richtung irgendwie an und fange an, irgendwie merkwürdige Grenzen aufzustellen. Mhm. Insofern finde ich, glaube ich, die Idee mit Erfahrung oder Praxen zur Hand haben ziemlich sinnvoll. Und mit Selbstbezeichnungen. Ja. Was mir auch noch gerade einfällt, ist, ich habe gestern was ganz Schlimmes getan. Ich habe nämlich gestern, ich glaube, es heißt Teenager-Tausch oder so, geguckt. Ich muss dazu sagen, dass ich gestern ein bisschen krank war, deswegen findet das auch, also auch eigentlich mit der Hauptgrund, warum wir erst heute podcasten, dass ich gestern ein bisschen, ich mal wieder krank war und mal wieder ist ja irgendwie auch schon so quasi schon Tradition, dass mir dazwischendurch nicht so ganz gut geht. Ich habe auch diesmal nicht angekündigt, dass ich wenig sagen werde, weil es sowieso nicht stimmt. Aber ich habe gestern Teenager-Tausch geguckt. Das kenne ich noch gar nicht. Ja, das ist sowas wie Frauentausch. Nur mit Teenagern. Pubertierenden Monstern. Mit pubertierenden Monstern, die dann so Familien... Könnte auch, auch wegtauschen. Möglichst. Ja, auch wo dann natürlich, um die Spannung möglichst hoch zu halten, so möglichst inkompatible... Also wo einfach so das Konfliktpotenzial möglichst hoch ist, so. Und was da also passiert? Was heißt das? Kleiner Hip-Hopper wird gegen einen kleinen Grofti getauscht? Oder? Nee, ich kann ja mal erzählen, was da nämlich passiert ist. Es war okay. Nämlich ganz interessant. Ich muss auch sagen, ich habe irgendwann weggeklickt, weiß nicht, oder weggeschaltet, weggeklickt ist ja ganz. Das ist ja so. Ich habe umgeschaltet mit der Fernbedienung. Umschalten. Das ist zwar sehr 90er, aber man sagt, ich habe umschalten. Ja, ich habe eine Fernbedienung genutzt und habe auf einen Gummiknopf gedrückt. jedenfalls war da nämlich einmal die Hartz-IV Familie aus Berlin, alleinerziehende Mutter mit Tochter und dann gab es noch so ein befreundetes, auch so 18, 20, sie war 18, er war 20, so sehr gute Freunde von der Tochter, die auch noch sozusagen in dieser Familienkonstellation eine relativ große Rolle gespielt haben, versus baden-württembergische sechsköpfige Patchwork-Familie, die auf jeden Fall sich in der Middle Class gefunden haben, in einem Haus gewohnt haben. Und die beiden Kinder, die getauscht wurden, waren eben zwei Töchter. Einmal diese von der Alleinerziehenden, diabeteskranken, übergewichtigen Hartz-IV-Empfängerin. Und total overstylte Familie, irgendwie so, alle total durchgestylt, alle total super schick irgendwie. Die in Baden-Württemberg, diese Familie, super schick, super, super gestylt. Und die Tochter, 15, sah exakt genauso aus wie ihre 20-jährige Schwester, die waren wirklich, die sahen aus wie Zwillinge. Vom zurechtgemacht, blondierte lange Haare, super durchgeschminkt, Solarium gebräunt. Und ich würde sagen, so mit meinem, also jetzt, ne, ohne irgendwie jemandem nahe zu, also einfach nur um so ein Bild irgendwie herzustellen, mal um sich das vorzustellen, also schon auch eher so ein bisschen Richtung, ich glaube, so schon so ein bisschen so Porno-Ästhetik, so Disco-Porno-Ästhetik, so ein bisschen. Also schon so sehr tiefer Ausschnitt, Push-Ups, wirklich sehr, sehr dunkel Solarium gebräunt, extrem helle Haare, so sehr nur hochhackige Schuhe und so. Also irgendwie so das, was man, ich weiß nicht, ich würde das jetzt mal so irgendwie als so ein bisschen so, also die eine, ich glaube, die ältere Schwester war auch, die hat auch gemodelt, also als Aktmodel gemodelt und so. Also es passte alles ganz. Es war wirklich also super klischee-mäßig. So, ja? So gut. Und die Tochter von der Hartz IV, Empfängerin übergewichtigen Mutter, diabeteskrank, war sehr butsch. Also die war also so richtig klassisch, ich habe reingesetzt und habe auch sofort als Junge gepasst bei mir. So, ne? Und irgendwie sehr tiefe Stimme, sehr aggressiv, sehr prollig, so Berliner Schnauze-Proll-mäßig so. Naja, und die wurden nun getauscht irgendwie. Und das war halt, und das fand, was ich ganz spannend fand, und jetzt komme ich eigentlich auf den Punkt, den ich eigentlich erzählen will. Es ging natürlich ganz schnell darum, als dann diese Berlinerin dann bei dieser super durchgestylten Familie mit dieser 20-jährigen Schwester, die ja da geblieben ist und die ja irgendwie auch irgendwie so super hyper femininisiert war, und die konnte es einfach absolut nicht fassen, dass diese Berlinerin sich wohlgefühlt hat, so wie sie rumläuft. Und das ist einfach irgendwie, und da ging es immer darum, irgendwie, aber du siehst doch aus wie ein Junge, es kann doch nicht sein, dass du irgendwie, du bist doch, du siehst, es kann doch nicht sein, dass du dich da so wohlfühlst, du siehst doch aus wie ein Junge. Und die hat immer gesagt, doch, ich finde es gut so, gefallen mir so, ich will halt, ich finde es nicht gut, wie, also die hat dann gesagt, du siehst aus wie eine Schlampe und so, ne? Also die war da auch nicht gerade nett irgendwie, aber sie hat halt auch irgendwie sehr doll darauf beharrt, nein, ich bin ein Mädchen und ich finde es aber trotzdem gut, so wie ich rumlaufe, und ich finde halt kurze Haare besser, weil ich mich damit wohler fühle, und ich finde es halt blöd, mich zu schminken, weil ich da keinen Bock drauf habe, und finde es irgendwie schick, so eine kurzen Haare zu haben, und ich finde es halt auch gut, irgendwie solche Klamotten anzuziehen und so. Und die andere konnte das einfach überhaupt nicht fassen. Es war wirklich, die war völlig fassungslos und lief aber so total auf. Die hat keine Chance gehabt, dann hat sie sie irgendwann dazu gekriegt, dass sie hat sie dann geschminkt und eine Perücke aufgesetzt und so. Das ist natürlich total in die Hose gegangen. Und das sah natürlich irgendwie dann total bescheuert aus. Und sie hat sich auch total unwohl gefühlt und so. Also es sah jetzt nicht bescheuert aus, weil es ja klar ist, dass eine maskuline Person nicht feminin gemacht werden kann, sondern es sah einfach bescheuert aus, weil es einfach da, dass sie sich einfach darin nicht wohlfühlt und einfach sich da auch nicht drin bewegen wollte. So. Und was ich jetzt eigentlich, der Gedanke, der sich jetzt daran geknüpft, ist so diese Idee von, ich habe dann schon so gedacht, es kann ja sein, dass sie irgendwie, also ich dachte so, vielleicht wird sie ja, kommt sie doch irgendwann an den Punkt, also dieses Berliner Mädel, an den Punkt, wo sie dann doch an, sagt, vielleicht bin ich doch ein Transmann oder eine Transperson. Und ich habe so gedacht, dann kommt wahrscheinlich ganz schnell so diese Erzählung von, naja, aber ist ja klar, weil du siehst ja schon so aus und das hat man ja schon vorher gesehen, dass das mal ein Transmann wird oder so. Also ich habe immer so die Idee weitergesponnen und habe dann so gedacht, dass diese Erzählung wahrscheinlich dann ganz schnell da ist. So, naja, man hat das ja schon gesehen. Damals beim Teenager-Tausch hat man ja schon gesehen, dass irgendwie, ne, dass die ist ja viel zu maskulin rumgelaufen, als dass sie irgendwie ernsthaft eine Frau sein könnte. Ich glaube aber wiederum, dass es einfach so ist, dass in dem Moment, in dem man sozusagen sich aus so einer Geschlechtlichkeit herausbewegt, und das meine ich halt dann auch wieder mit so einer Methode, dass halt so trans einfach eine Methode ist, und vielleicht sogar an bestimmten Stellen auch ein Vehikel ist, um halbwegs okay irgendwie, oder irgendwie um, also um sozusagen auch bestimmten, zum Beispiel sowas wie Leute zwingen, dass sie geschminkt werden oder sowas, also so bestimmten Zwangsmaßnahmen aus dem Weg zu gehen. Also dass sozusagen schon auch eine Möglichkeit ist, nicht weil das irgendwie schon immer als Kern da gewesen ist oder weil man das ja schon damals gesehen hat, weil sie hat ja schon kurze Haare gehabt, sondern dass sozusagen der Umgang mit so einer außergeschlechtlich oder nicht geschlechterkonform Verhaltensweise auch sein kann, dann irgendwann an den Punkt zu kommen, dass Cross-Trans vielleicht für einen auch eine ganz gute Möglichkeit ist, sich weiter zu bewegen, weil man sich dann einfach wohler fühlt in diesem Geschlechterleben. Puh. Ich manchmal einen Tee. Machst du mal eine Teerunde oder kannst du das? Kommst du da an? Ist das hier, das schon hier für Tee? Ja, das war schon genau. Das ist schon für Melin. Aber für uns beide hatte ich noch keins. Ich kann auch gerne die Apfeltasse nehmen. Da passt auch mehr Tee rein. Der wird dann aber auch kalt. Was macht bloß denn die Apfeltasse? Die hast du gerade vom Bord genommen. Wo ist die denn? Ich finde sie nicht. Ja. Tja. Also das war jetzt eigentlich eine sehr lange, weil ich das ja immer nicht kurz fassen kann, Erläuterung dazu, was ich meine mit, dass es halt, dass ich wirklich nicht daran glaube, dass es irgendwie sowas wie einen Kern gibt, der dann irgendwann nochmal deutlicher zum Vorschein kommt, sondern dass es wirklich eine Methode oder eine wie hast du es genannt, eine Praxis ist, auch Cross-Trans irgendwie eine Praxis sein kann, um einfach mit Geschlecht und mit Geschlechtlichkeit und wie man sich gerne da drin bewegen möchte, umzugehen und klarzukommen. Und ich glaube auch, dass sowas wie zum Beispiel mal bei diesem Mädel zu bleiben, wenn die einfach immer erzählt bekommt, dass sie aussieht wie ein Junge und dass sie wie ein Junge ist irgendwie, dann irgendwann glaubt man es doch dann auch selber, oder? Ich meine, man ist ja auch nicht so außerhalb von diesem ganzen Ding. Naja. Also ich glaube nicht, dass sie es dann selber glaubt, aber, aber der Schritt ist vielleicht, also vielleicht ist der Schritt irgendwie jetzt nicht so ein schwieriger. Aber das ist ja auch, ich meine, ich war ja früher auch Mädchen. Oder? Nein. Ich hatte ja auch irgendwie. Dankeschön. Bin ja nicht immer rumgelaufen, als sei ich jetzt gar nicht trans oder so. Kurz vor trans. Und trotzdem, also ich glaube, es ist dann doch sehr individuell. Ja, okay, das war vielleicht ein bisschen der Nachteil. Ja. Bitte streichen Sie den letzten Satz aus dem Protokoll. Also ich glaube, ich kenne diese Sprüche auch zu Genüge und das ist halt, ich glaube, es geht dann einfach eher. Oder es ist ja intendiert irgendwie so dieses, oder hinter diesen Sprüchen steckt ja eigentlich dieses, du bist doch ein Mädchen Ding. Oder du bist doch ein Mädchen, warum läufst du denn so rum? Und ich glaube, weil das irgendwie als Message zumindest bei mir früher immer so stärker ankam, finde ich eben das nicht so, oder könnte ich mich jetzt für mich jetzt nicht dran erinnern, dass das immer ein, Gott, vielleicht bin ich wirklich ein Junge, angekommen ist. Ja. Was ich spannend finde an der Geschichte ist, also wenn sich dieses Mädchen nun tatsächlich irgendwann entscheiden sollte, dann doch ein Transmann zu werden, dann wird wahrscheinlich dieses, also ich finde es dann ganz spannend zu überlegen, ob so rückblickend dann die Geschichte umgeschrieben wird, was ja sehr wahrscheinlich ist. Aber das ist ja auch sehr typisch für Trans wiederum. Ja. Für Cross-Trans. Müssen wir irgendwie bei den Begrifflichkeiten bleiben. So, also dass Geschichten umgeschrieben werden, ist ja eine der Lieblingsbeschäftigungen, die so im Trans-Universum stattfinden. Mhm. Also ich finde es zum Beispiel total spannend, wenn ich mir überlege, wann habe ich angefangen, trans zu sein? Mit 24 kommt das hin. Mhm. Das ist ja nun nicht mein Leben lang, würde ich mal sagen. das aber so in diesem Gutachten-Wirrwarr halt es total einfach war, irgendwelche Sachen zu erzählen, von vor 24 zu erzählen, mit denen ich mich möglicherweise nicht unbedingt trans gefühlt habe, als ich sie gemacht habe, die aber total gut dann gelesen werden können als, das zeichnet sich ja schon ab. Also es ist ja völlig klar, dass diese Person irgendwie trans wird oder so. Ja, das ist ja auch nochmal sehr spannend, dass so diese, in dem Moment, in dem man sozusagen von außen so Stempel braucht, die einem trans bescheinigen, kommt man ja quasi nicht drum rum, seine eigene Geschichte umzuschreiben. Das spricht natürlich dann wieder für das mit der Transpraktik, ne? Also dann kann man das, was vorher passiert, ja durchaus auch als Transpraktik lesen. Wenn man jetzt nicht, oder wenn ich jetzt nicht mein Leben lang so total den Frauennormen entsprochen habe, weil ich das vielleicht einfach nicht gemacht habe, ohne jetzt zu intendieren, dass ich trans bin, dann kann man das trotzdem als eine Transpraktik lesen. Und dann passt es ja schon wieder. Mhm. Du warst ja wohl mal so die erste Transjoke, die hautnah miterlebt habe. Oh, so hautnah. Ist tatsächlich, so? Also so als großes Trans-Thema. Oder also dass es einfach so in meinem eigenen Alltag irgendwie so vorgekommen ist, mal irgendwie jenseits von, klar, irgendwie in WG oder sowas, also von Mitbewohner. Aber das war dann irgendwie auch so. Es war kein starkes, vordergründiges Thema oder dass da irgendwie gerade große offizielle Transprozesse oder sowas dran hingen. Also sowas, was dann irgendwie nochmal gerade, dass da irgendwie gerade viel aufgewirbelt ist irgendwie bei der Person. Weil überhaupt nicht, von daher war es halt nicht Thema in meinem Alltag. Also so war es einfach nicht. Und deswegen ist es schon sehr an dich, Joko, geknüpft, das Trans-Thema. Ja. Entspannt, ne? Ja, erzähl mal. Nee. Und wie ist das so? Oh Mann. Erzähl mal die letzten Jahre, mit denen ich dich kenne. Also Joko war die erste Trans-Person. Ich habe dich nicht als Trans-Person kennengelernt, immerhin. Nee, ne? Ja. Ich glaube auch. Ich habe Joko auch nicht als Trans-Person kennengelernt. Super. Das hat sich aber ganz schnell geändert. Innerhalb von Wochen. Ja. Aber Joko hat es schon angedroht, bevor wir zusammengekommen sind. Angedroht. Pass auf, Mel. Watch out. Ich hatte auch schon so gewisse Indizien dann, als wir zusammengekommen sind. Stefan hatte schon Indizien, naja. Ja, ich hatte schon ganz deutliche Indizien. Na, du bist schon mit einer Trans-Person zusammengekommen, ja. Auf jeden Fall. Du wusstest, was auf dir zukommt. Ja, nee, wusste ich nicht. Aber ich konnte, also ich meine, ich war mir dann durchaus des potenziellen Spektrums im Klaren, was es irgendwie bedeuten kann, irgendwie mit einer Trans-Person zusammenzukommen oder was für Themen da irgendwie Rollen spielen oder sowas. Zumindest eine Ahnung. Natürlich nicht irgendwie ein Wissen darum, aber zumindest eine Ahnung. Aber man wächst ja mit seinen Erfahrungen, ne? Ja, und den Aufgaben. Und den Aufgaben, ja. Das war jetzt gemein. Entschuldigung. Ich habe mir übrigens was Neues überlegt. Genau. Ah, mir war so langweilig, da habe ich einfach meine Beziehung mit einer Transperson angefangen. Auf einmal war mit dem ganz ausgefüllt. Nein. Also ich möchte jetzt nochmal ein bisschen auf diesen erweiterten Transbegriff rumhacken. Also zumindest in unserer Geschichte, in Joko und meiner Geschichte, das ja schon ziemlich deutlich gewesen ist, irgendwie, dass so Trans. Also als wir angefangen haben, eine Beziehung zu führen, hat Trans eine ganz große Rolle gespielt, und zwar für beide. Und zwar für beide ganz persönlich. Und es war definitiv nicht so, wie es heute, glaube ich, sehr häufig gelesen wird, dass ich mit einer Person zusammengekommen bin, die sich dann irgendwann relativ schnell zu so einer Trans-Person entwickelt hat. Sondern wir haben beide gleichzeitig eine ganz große Entwicklung irgendwie hingelegt, die für beide ganz viel auf der, also ganz in persönlichen Ebene mit Trans zu tun hatte. Das, und manchmal finde ich es ein bisschen schade, dass das irgendwie je mehr sozusagen Joke in so ein also je mehr Joke so eine klassische Trans-Karriere hinlegt, so, also das, was halt so erwartet wird, ne? Also so erst ist es irgendwie das Pronomen, dann ist es der Name oder erst der Name, dann das Pronomen, dann gibt es irgendwann so den Wunsch nach körperlichen Veränderungen, dann gibt es irgendwann einen Antrag auf eine Namensänderung und so weiter. Also diese ganzen, dann gibt es Hormone und so. Also das ist so ja schon eine relativ klassische Trans-Karriere, was so erwartet wird oder was so die Idee ist davon irgendwie, was so Transen so machen. Ne? Und ich habe schon das Gefühl, dass gleichzeitig mit, na doch, weiß Joko ich gar wackelt nicht. Kritisch mit dem Kopf. Ja, weiß ich nicht so genau. Ich glaube, die Karriere, ich mache das alles mit mir ab und irgendwann komme ich raus mit so, jetzt los, ist, glaube ich, häufiger noch als... Ja, aber die Maßnahmen, die so ergriffen werden, Also, um das nochmal ganz kurz, ich glaube, was meine Transgeschichte so angeht, ist die, glaube ich, sehr queer privilegiert. Weil viele Leute einfach so von meinem, das, was ich so mitkriege von anderen Transen, das ist jetzt nicht so viel, außer übers Internet, haben ganz viele Leute einfach so die Möglichkeiten gar nicht, einen Freundeskreis zu haben, in dem man zum Beispiel sowas sagen kann, wie Leute, jetzt sagt mal bitte R zu mir oder so. Ja. Also ich glaube, solche Sachen oder einfach irgendwann mal zu sagen, so bitte jetzt sag mal einen anderen Namen zu mir. Und dann läuft es einfach so und wird dann auch irgendwie im Freundeskreis so anerkannt oder so in den wichtigen Umfeldern, die man so hat, ist das dann auch erstmal okay. Ich glaube, sowas, da bin ich dann schon auf einer sehr privilegierten Seite. Ja, aber du bist jetzt auch nicht die einzige Person, die das genauso tut. Nee, aber ich glaube, es hat sehr viel damit zu tun, dass wir halt einfach sehr doll in so einer queeren Suppe rumschwimmen, wo Leute halt einfach die Möglichkeit haben, sowas zu machen und auch die Möglichkeit haben, für einen längeren Zeitraum so Räume zwischen Geschlechtern auszuprobieren oder auch einfach zu füllen und da erstmal zu bleiben oder... Ja, aber ich würde jetzt, also jetzt mal die einzige Person, die ich jetzt noch kenne, die irgendwie, mit der ich näher was zu tun hatte, die jetzt auch trans ist und nicht aus so einem queeren Kontext kommt, auch da war es halt so, dass erstmal Name und Pronomen gewechselt wurden. Und nicht irgendwie mit Hormon anfangen und irgendwie Mastektomie und so und dann kommt irgendwann der Namenswechsel, sondern das ist halt schon, es ist ja schon ein Prozess irgendwie. Und in welcher Abfolge das nun genau passiert und wie lange nun diese Abstände sind, ist ja auch erstmal egal. Was ich halt sagen wollte, ist, dass irgendwie, es ist halt schon irgendwie etwas gibt, was irgendwie so für gemeinhin irgendwie als Idee da ist, was so Transmänner so machen. Mhm. Also was sozusagen, was so die Idee ist, was da so dazugehört. Ja. Und da gehören halt einfach solche Sachen wie Pronomenwechsel, Namenswechsel, Vornamensantragsänderung, Vornamensänderungsantrag so rum, Mastektomie, Hysterektomie, Hormone und meinetwegen noch Penoidaufbau. Und das schon irgendwie relativ... Personenstandsänderung, genau. Also es gibt halt so bestimmt... Wichtig, ne? Es gibt so gängig. Ja, aber also so, aber das sind so alles so Dinge und davon hast du jetzt ja von den ganzen Dingen, die ich aufgezählt habe, hast du ja jetzt relativ viele schon gemacht. Oder sie sind in, oder sie sind halt in Arbeit. Ne? Ja, oder sind zumindest irgendwie geplant. Arbeit, genau. Also zum Erscheinen... Also ich glaube auch so unter dem Aspekt, wenn man jetzt irgendwie einer Person gerade mal erzählt, ohne dass dabei ein Gefühl für Zeitlichkeit, irgendwie in welchen zeitlichen Räumen das eigentlich stattgefunden hat, erzählen würde, dann wäre es natürlich irgendwie schon ein relativ dichtes Ding. Also was auch wieder oft an dieser Trans-Ernsthaftigkeit dann irgendwie anknüpft. Dass so irgendwie so diese Liste an, okay, das könnte eine Person, die sonst nicht so wirklich Ahnung hat, irgendwie schon in Verbindung damit bringen auch. Also was ich jetzt eigentlich sagen wollte... ist, je mehr Dinge, also je weiter Jukes Trans-Karriere voranschreitet und je mehr Dinge passieren, die dann auch wiederum an so eine Ernsthaftigkeit und keine Ahnung was und was man halt so macht als Trans irgendwie geknüpft sind, desto weniger spielt die Tatsache, dass eigentlich wir mal quasi über einen sehr langen Zeitraum sehr parallel uns geschlechtsidentitär entwickelt haben und auch so mit ganz doll mit so einer Trans-Verbindung und mit so einer Auseinandersetzung von, was für ein Geschlecht habe ich denn jetzt eigentlich? Wie benenne ich das denn? Wie gehe ich denn damit um? Inwieweit greifen Begriffe wie lesbisch, homo, hetero, schwul, Szene, Kultur, keine Ahnung, inwieweit... Was macht das alles und wie stehen wir eigentlich dazu und wie bewegen wir uns eigentlich da drin und ich weiß halt, dass es halt einfach bei uns beiden einfach ganz, ganz viel über mehrere Jahre hinweg so ganz viel einfach so passiert ist und wo wir uns gegenseitig natürlich, weil wir waren ja irgendwie Paar und frisch verliebt, keine Ahnung irgendwie, wo man halt, redet man ja sowieso die ganze Zeit miteinander. Und setzt sich miteinander auseinander und wir waren da schon auch sehr doll gegenseitig eine Folie irgendwie, um irgendwie Sachen auszuprobieren. Wir sind irgendwie zu zweit irgendwie in Berlin abends in Drag auf irgendeine Party gegangen und solche Sachen, ja, irgendwie. Also da hat sich schon ganz viel parallel entwickelt und je mehr Joke in so eine klassische Transkarriere reingeht, warum auch, also weißt du, nicht, desto weniger habe ich das Gefühl, werde ich noch als irgendwie eine, auch ich habe eine Transgeschichte wahrgenommen. Also das, also ich merke halt, dass so das Transpartnerin-Dasein mittlerweile eine sehr viel größere Tatsache ist, als dass zum Beispiel Joke oder auch du auch mich als Transpartnerin haben. Also das einfach durch Alltagserfahrung, durch eben, naja, ich mache halt keine Gutachten und ich nehme halt keine Hormone und ich nehme, also so, das sind halt diese ganzen, oder so diese ganzen allein durch solche Sachen irgendwie, oder ich meine, merke das ja bei mir auch, ich meine, dass irgendwie mein eigenes Trans-Dasein ist einfach, hat dann jetzt über die ganzen Jahre hinweg doch nicht so eine große Auswirkung auf ja, Auswirkung ist jetzt irgendwie falsch. Vielleicht kann ich den Satz auch nicht zu Ende führen. Aber versteht ihr, was ich meine? Also so, dass mein Trans-Dasein ist sozusagen ist irgendwie in eine andere Richtung gegangen. Hm. Und während sozusagen Joko ja auch irgendwann an den Punkt gekommen ist, zu sagen, ich bin eine Transe, das war ja auch nicht immer so. Also Transe ist ja auch nach zum Beispiel eine Pronomensänderung erst gekommen als Selbstbezeichnung. Also so als Transe sozusagen, vielleicht ist es der Punkt, an dem Moment, in dem Transe so auch vielleicht eine Selbstbezeichnung geworden ist, als so wie ich mich halt als Femme bezeichne, hat sich sozusagen die Transgewichtigkeit dieser Beziehung schon doll in eine Richtung verlagert. Und hat dann sozusagen auch wieder eher so ein, okay, Trans hat was mit Cross-Trans zu tun, eher fortgeschrieben. Und jetzt mal so nur die Beziehung von Jugo und mir, also das müsste man Steff dann noch irgendwie einweben, aber es ist erstmal so, also gerade vielleicht ist es halt deswegen so interessant, weil eben dieser Beziehungsstart so viel mit der Auseinandersetzung mit Trans und vor allem auch Butch-Femme zu tun hatte. Oder das ist einfach so, eigentlich so, es gab genau zwei Themen, über die haben wir uns ständig unterhalten. Das war Trans oder Butch, also Butch-Femme Trans und SM. Das waren so die beiden Themen, über die wir einfach permanent geredet haben. Ja, oder so. Also, dazu fallen mir gleich mehrere Sachen ein. Erstmal glaube ich schon, ist es wichtig, dass dabei zu gucken, dass halt wir wahrscheinlich irgendwie so geeicht sind, dass wir halt gucken, wo sich was verändert oder wo sich halt sichtbar irgendwas verändert. Oder wir Menschen jetzt, oder? Ja, oder? Ich hatte hier so ein bisschen Tee auf deinem Handy. Ach so. halt wo dann, oder auch wenn du sagst, dass das dann so, dann wird Trans plötzlich so institutionell angebunden und dann fange ich an, zu Ärzten zu latschen und irgendwelche Gutachten zu bekommen oder sowas, dann kriegt es gleich sowas Offizielles oder dann wird es halt sowas total Sichtbares. Ja, auch eine Pronomensänderung ist ja auch sowas Sichtbares. Das ist ja von außen sehr viel sichtbarer als ich bin jetzt eine Femme. Das muss ich mir ja schon irgendwo hinschreiben, damit es jemand sieht. Also da halt irgendwie so eine Hierarchie von ja, vielleicht Sichtbarkeit auf mehreren Ebenen. Halt nicht nur übers Auge Sichtbarkeit, sondern Bemerkbarkeit oder sowas. Dass das da ganz doll dran hängt. Andererseits halt, finde ich, ist es halt auch so ein Ding, dann vielleicht Trans als sowas, ist es sowas total Außergewöhnliches oder so und es ist so ein Ausnahmezustand. Also ich erlebe das manchmal so, dass es halt nicht so wahrgenommen wird, wie es ist halt mein Leben. Das ist jetzt gerade mein Leben und das geht halt so vor sich hin, auch wenn es jetzt manchmal irgendwie extrem anstrengend ist, wenn nämlich dieser ganze institutionell angebundene Scheiß kommt, dann ist es irgendwie ätzend und dann bringt es überhaupt gar keinen Spaß oder so. Aber an sich ist es halt einfach mein Leben und insofern besteht eigentlich gar nicht so die Notwendigkeit, das jetzt so als Ausnahmezustand und als so die Transition, die dann irgendwann aufhört oder sowas anzugucken und das die ganze Zeit so total fokussiert zu begucken, während dann alle anderen, die so vor sich hin leben, irgendwie da so voll rausfallen. Also das ist ja auch so ein... Mhm. Warum ist jetzt mein Leben plötzlich so, nur weil sich da gerade irgendwie äußerlich was ändert, heißt es ja nicht, dass wir nun irgendwie alles auf mich fokussieren müssten und eure Leben irgendwie so nebenher laufen oder so, bis dann irgendwann die Transition durch ist und dann kann man sich mal wieder auf alle konzentrieren oder sowas. Das ist ja Blödsinn. Also ich glaube, da hängt dann so ein Verständnis von Trans drin, das relativ viel damit zu tun hat, dass Trans halt so Ausnahmezustand ist, aber ein begrenzter, der dann irgendwann wieder vorbei ist und dann Aber diesen Ausnahmezustand, den muss man halt mal sehr doll beobachten. Oder da verblasst halt ganz viel neben. Mhm. Und vielleicht hilft es einfach dann, oder nochmal ganz abgesehen davon, vielleicht hilft es, ich glaube schon, dass wir auch deine Transgeschichte begucken, aber vielleicht unter anderen Bezeichnungen. Also, wann immer wir uns sehr doll mit Femininität, Sexismus, Femininitätsfeindlichkeit auseinandersetzen, dann ist es ja quasi, sind das die Punkte, die quasi deine Transgeschichte berühren oder dein Leben oder dein vergeschlechtlichen Werdegang begucken oder so. Ja. Vielleicht liegt es so ein bisschen daran, wenn man sich jetzt irgendwie die Dinge halt unter Trans eher angucken würde und da nochmal so ein Überlabel Trans drüber setzen würde, vielleicht würde es dann offensichtlicher werden. Also das, weißt du, dass irgendwie deine Transgeschichte mehr unter anderen Wörtern angeguckt wird als meine Transgeschichte, zu der es nun, weil es eine sehr institutionelle Geschichte ist, sehr viel Bezeichnungen gibt, die direkt mit Trans im Zusammenhang stehen. Ja, also es ist, man kann natürlich irgendwie eine Beziehung nicht außerhalb von Gesellschaft sehen, aber ich, wieso nicht? Ich finde halt schon, dass das natürlich, also was ich gerade erzählt habe, sehe ich sowohl eher so nach, so wie von außen was wahrgenommen wird. Also dass tatsächlich so ich eher als Transpartnerin wahrgenommen werde von außen. Ich würde doch gar nicht unbedingt sagen, dass es innerhalb der Beziehung so der Hauptjob ist. Nee. So, ne? Irgendwie. Wenn mich jetzt jemand fragen würde, was hat Trans mit deinem Leben zu tun, dann würde ich sagen, ich bin, und zwar in keiner bestimmten Reihenfolge. Erstens, ich bin eine Femme. Das hat für mich sehr doll was mit Trans zu tun. Zweitens, ich bin mit einer Butch zusammen. Das hat für mich auch viel mit Trans zu tun. Und ich bin mit einem Transmann zusammen. Das hat auch viel mit Trans zu tun. Und alle drei Dinge sind irgendwie, also ich bin Transpartnerin. Und ich bin trans und ich bin nochmal Transpartnerin. So. Also, und das ist aber was sozusagen, wo aber ganz schnell von, wo ich das Gefühl habe, dass einfach schon diese Tatsache, dass ich zum Beispiel mit Steff als Butch zusammen bin, ist dann nicht der Transpartnerin-Job. Der wird dann nicht als der Transpartnerin-Job oder die Transpartnerin-Position erstmal gesehen, sondern dann wird gesehen, dass ich mit Joke zusammen bin, der halt ein Transmann ist. Und da liegt dann sozusagen mein Job als Transpartnerin oder so. Also, und ich glaube, das hat schon, ja, es hat einfach was mit dieser institutionellen, wie hast du das so schön genannt, diese institutionelle Karriere halt irgendwie, also so, dass es einfach so ein dass es schon noch mal mehr geworden ist, als einfach so bestimmte institutionelle Geschichten da dran geknüpft wurden. Was ja auch einfach mal lange nicht der Fall war. Ja, also noch nicht mal die institutionellen, was jetzt irgendwie so näheres Umfeld angeht, ja, dann doch einfach über Personalpronomen und Name. Das sind ja einfach auch schon sehr wirkmächtige Dinge, irgendwie. Wodurch so ein Trans-Status gesehen wird. Mhm. Naja, und dann ist es wahrscheinlich so, zumindest in der ersten Zeit, ist es dann doch auffälliger, wenn eine Person offensichtlich ein Geschlecht hat und sich mit einem offensichtlich anderen Geschlecht bezeichnet, als wenn eine Person offensichtlich ein Geschlecht hat und sich offensichtlich mit dem gleichen Geschlecht bezeichnet. Dass da Leute irgendwie, da sind dann Leute halt nicht queer genug oder nicht differenziert genug, um da irgendwie dann so viel zu hinterfragen oder so viel sich erklären zu lassen, meinetwegen, oder da ja, so die verschiedenen Möglichkeiten sehen zu können oder was auch immer. Wahrscheinlich ist es dann tatsächlich wieder die berühmte Frage der offensichtlichen Sichtbarkeit. Die offensichtliche Sichtbarkeit? Ja. Ja, also es ist einfach, es haut einfach viel mehr rein, was du eben meintest, irgendwie als offensichtlich vermeintlich weiblich, als offensichtlich vermeintlich männlich auftrittst, haut es einfach viel mehr rein, als wenn du vielleicht als Femme, als offensichtlich weiblich und zwar offensichtlich auch weiblich gekleidet, aber dann funktionieren, sind das ja andere Praxen, die dann sozusagen trotzdem geschlechtliche Regeln umstoßen oder umgehen. Und sei es halt zum Beispiel sowas, um mal jetzt blind irgendwas rauszutippen, wie das an diese gelebte Femininität zum Beispiel nicht zwingend auch Heterosexualität geknüpft ist. Und damit meine ich jetzt nicht, mit wem ich ins Bett gehe, sondern wie ich mich durch die Welt bewege. Ob ich die Heterospiele mitspiele oder nicht. Also Heteronormativität dann eher, oder? Ja, ja, stimmt. Nicht Heterosexualität, sondern eher Heteronormativität. Ja. Also das, die Verwirrung findet einfach auf einer anderen Ebene statt und ist halt nicht so offensichtlich und es haut einfach viel mehr rein, wenn irgendwie kurze Haare und Männerklamotten hauen einfach mehr rein als Heteronormativität. Verweigerung. Kommt wahrscheinlich auch den Zusammenhang drauf an, könnte ich mir vorstellen. Na, Heteronormativitätsverweigerung ist halt irgendwie nichts, was man auf den ersten Blick sieht. Ja, ja. Um jetzt mal wirklich eine Preise, ne, ich habe jetzt wirklich blind irgendwas, ich will jetzt nicht sagen, dass Femmsein nur genau das auszeichnet, sondern nur einfach, um irgendein Beispiel zu nennen. Das finde ich ja auch nochmal spannend, das wurde mir ja bisher noch nicht so doll angetragen, so Heteronormativität, was sich da noch entwickeln mag. Wie es sich dann anfühlt, plötzlich von der anderen Seite aus heteronormativ angesprochen zu werden. Hm? Aber du hast ja zum Beispiel schon früh erzählt, dass Frauen die auf der Straße ausweichen. Ja. Das ist total heteronormativ. Das ist total heteronormativ, ja. Aber das ist schon lange so. Das ist lange so. Ja. Da brauchst du auch gar nicht viel. Da muss nur das tausendste passen, die tausendste Sekunde, die irgendwie nötig ist, um Menschen in Geschlechter einzuteilen auf der Straße. Und da braucht man ja nicht viel machen, um dem da auszubrechen und da irgendwas anders zu machen und da sozusagen dieses Passing anders herzustellen, als also um da ein bestimmter oder um ein bestimmtes Passen herzustellen, braucht es erstmal nicht so wahnsinnig viel. Also da sind definitiv keine Hormone oder lange oder kurze Haare oder whatever. Da reichen Klamotten und eine bestimmte Art zu gehen, um mal jetzt bei der berühmten Straße zu bleiben. Schon leer gequatscht? Nee, ich hing gerade noch so ein bisschen an so einem Gedanken. Ich glaube, es wird eine lange Folge. Naja. Wir haben noch Tee. Wir haben Tee, wir haben Zeit. Nein, ich überlege gerade, wie Leute mir eigentlich jetzt gerade auf der Straße begegnen, weil ich das immer so, das ist einerseits sowas. Auch noch einen Schluck Tee. Stell dich mal da hin irgendwo. Das ist einer. Oh, Entschuldigung. Das hat bestimmt einen Peak gegeben. Ja, das war gut. Dann mache ich erstmal den Tee und dann rede ich weiter. Vielleicht ist das sinnvoll. Dankeschön. Also ich finde so dieses auf der Straße begegnen oder auf der Straße nicht angesprochen, aber begegnet werden, keine Ahnung, finde ich total spannend in Bezug zu Trans, weil es halt quasi so das ist, was einerseits total schwierig wahrnehmbar ist, weil es so total subtil ist, wie zum Beispiel sowas von, oh, plötzlich weichen mir Frauen eher aus als vorher oder sowas wie Frauen lächeln mich mehr an als vorher oder sowas. Das ist ja auch so ein so eine Verschiebung. Und andererseits, wenn man halt aufpasst und es beobachtet, dann sieht man halt daran so total viel, was gerade so passiert. Insofern finde ich das, und es kommt halt viel mehr vor als so Ansprachen oder jetzt direkte Interaktionen, wo dann irgendwelche Leute irgendwas zu trans sagen oder irgendwas zu der vermeintlichen Vergeschlechtlichung, die man gerade darstellt, offensichtlich oder nicht. Und ich überlege gerade, wie das eigentlich, was ich gerade so ein Gefühl habe von Begegnungen, aber irgendwie ist es, ich glaube, Leute werden freundlicher gerade. Das finde ich so ein bisschen erschreckend. Ja. Der freundliche Charme von Eindeutigkeit. Ja, tatsächlich. Ich glaube auch, dass man nicht mehr so viel Feindseligkeit einfach. Also vom Namen dann nicht mehr. Vom Namen ist es eher so, was ist das denn? Ich glaube, siehst du so gut aus. Ich sehe so gut aus, ne? Aber irgendwie finden die anderen das nicht. Ich weiß auch nicht, was das soll. Mir ist gerade eingefallen, mir sind so zwei Sachen eingefallen. Erstens, wenn man uns so reden hört, könnte man denken, Queers laufen immer auf der Straße. Ja, mein Fahrrad ist kaputt. Ihr habt großes Glück, dass ihr uns überhaupt mal so am Küchentisch erwischt. Wir sollen eigentlich immer auf der Straße sind. Ich muss auch eigentlich in der Stunde muss ich schon wieder draußen sein. Auf der Straße. Das ist immer so eine Redewendung. Du bist auf der Straße. Die Queers sind immer auf der Straße. Doch nicht auf dem Gehweg. Ich weiß auch nicht, warum die immer so feindselig mir gegenüber sind, diese ganzen Autofahrer. Ich verstehe das nicht. Dann sehe ich doch so gut aus. Vor allem, wenn sie mir nahe kommen, dann sind sie immer besonders gemein. Naja, und glaube, Frauen weichen dir jetzt also mehr aus. Nein, ich glaube, das ist halt, ich glaube, dieses auf der Straße ist halt irgendwie, das ist halt der Moment, wo wir aus unserem queeren Wohnzimmer rausgehen. Ja, natürlich. Und die ganzen... Ich weiß. Es war nur so, ich finde es nur so lustig, weil wir immer so darüber reden, dass mir nur gerade so aufgefallen ist, irgendwie so auf der Straße so ein Synonym ist und dass man, wenn man das so... Da draußen. So eine Bezugsgröße. Deutschland. Wörtlich nimmt irgendwie, dann ist es so... Wir sind immer auf der Straße. Wenn sie nicht in dem Wohnzimmer sitzen, sind sie auf der Straße. Das da draußen wurde übrigens ja neulich von der Schöpferin irgendwie auch erkannt. Anscheinend unseren... Wenn man die erste Folge oder sowas gehört hat. Ach so, echt? Ja. Hat sich schon sehr gefreut darüber, dass sie zitiert wurde. Ja. Das dauert dann wahrscheinlich, wenn sie neulich die erste Folge heißt. Also dauert lange. Und das zweite, was mir noch eingefallen ist, ist so dieses Thema von wegen Ansprache auf der Straße oder sowas, dass wir ja auch irgendwann festgestellt haben, dass eigentlich die Transpersonen die Cross-Trans, ich meine, das ist irgendwie so, okay, ich lasse jetzt mal diese ganzen Themen. Wir können auch einfach sagen, ich oder so. Das ist vielleicht das stimmt, wir reden mal von Joke. Genau. Joke als Transmann, als offensichtlicher Cross-Trans-Mensch. So, und das jetzt einmal zu disclaimen, damit ich das jetzt nicht die ganze Zeit immer wieder machen muss. Also wer jetzt später reingeklickt hat, was wahrscheinlich nicht vorkommt. Ich spare mir mal die erste halbe Stunde, mal gucken, was wir in einer halben Stunde labern. Aha. Ja, also was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass es ja schon auch auffällig gewesen ist, relativ früh, erst ich und dann später auch Steff und wie wir jetzt auch neulich festgestellt haben, nicht nur ich und Steff, sondern auch andere Freundinnen oder Freunde kann das betreffen, dass die viel, viel mehr gefragt werden zum Thema Trans, zum Thema Joke, als Joke selber. Mhm. Also, das... Also früher, jetzt fängt es auch, ein warmer Spätsommerregen prasselt vor unserem Fenster herab und zerstört uns jetzt hier die klare Mikrofonaufnahme. Aber mal das Fenster zu machen. Vielleicht mal das Fenster zu machen. Also was eine der ersten Dinge, die mir so bei diesem ganzen Thema oder das Leben mit einer Transperson irgendwie aufgefallen sind, ist, ich bin einfach so oft gefragt worden, wie ist das jetzt mit Jokes Pronomen? Also diese ganze Pronomengeschichte irgendwie, das war wirklich total krass. Das irgendwie, vielleicht fällt es mir mittlerweile nicht mehr so auf, aber damals war es echt so. ich bin einfach so oft gefragt worden zum Thema Trans, zum Thema, wie ist denn das jetzt mit dem Pronomen, wie ist denn das jetzt mit den Hormonen, wie ist denn das jetzt mit irgendwelchen OPs, ja, nein, warum nicht, wenn ja, was, wie hat Joke schlechte Erfahrungen mit irgendwas gemacht? Also es hat irgendwie, wie nehmen es Jokes Eltern auf, wie nehmen es Jokes Arbeit? Also ich bin wirklich so, ich habe definitiv, und das liegt nicht nur an der Zeit irgendwie, die ich mit Joke verbracht habe als Beziehungs- und mit Steff, sondern auch danach, also seitdem wir zu dritt sind, ich muss definitiv häufiger Auskunft geben über Joke als über Steff zum Beispiel. Also das irgendwie, also dieses also PartnerInnen und Kontaktpersonen von Transleuten sind Infostand Nummer 1 ja. Und nicht die Person, also tatsächlich noch bevor die Person an sich gefragt wird, werden erstmal die Leute drumherum gefragt, die es ja wissen müssen. Und zwar irgendwie so krass, dass ich halt, das ist mir neulich mal so aufgefallen, ich habe halt ständig das Gefühl, ich laufe in so einer Blase rum. Und eigentlich kann ich irgendwie, ich habe langsam das Gefühl, ich kann machen, was ich will. Also ich könnte jetzt auch einfach so alle OPs und Hormone und alles durch und es merkt offensichtlich niemand. Es wird nicht drüber geredet und das kommt bei mir halt total merkwürdig an. So, hallo? Also interessiert ihr euch irgendwie für mich und was mit mir gerade passiert? Hallo, merkt ihr irgendwas? Ja, brennend interessiert sich die Person. Ja, aber das ist halt so komisch, weil es bei mir halt einfach überhaupt gar nicht ankommt. Ja. Und zwar, also einerseits denke ich dann, in was für einem Umfeld lebe ich denn eigentlich gerade? Interessieren wir uns nicht füreinander gegenseitig? Und andererseits komme ich halt auch in so ein komisches Ding von, wenn ich jetzt irgendwas erzähle, erzähle ich dann jetzt schon zu viel? Oder sind die da alle total pikiert? Oder und dann passiert es mir halt dann noch total häufig, dass ich irgendwas erzähle, was eigentlich dann plötzlich wieder schon alle wissen. Und ich weiß gar nicht, dass es alle wissen. Das ist halt irgendwie, also liebe Hörerinnen und Hörer, fragt doch einfach die Transperson. Ja. Wobei natürlich das mit dem Fragen, ne, das ist ja auch immer so eine heikle Angelegenheit. Ja. Und aber auch akzeptieren, wenn man irgendwie keine Antworten kriegt. Es hat bei mir relativ lange gedauert, bis ich wirklich auch an dem Punkt war, an dem ich so das Gefühl hatte, oder wo ich so selber das Gefühl hatte, ich will da jetzt auch keine Auskunft drüber geben, ich habe da jetzt keinen Bock drauf. Oder, also gut, was ich dann schon relativ früh gemacht habe, ist zu sagen, frag doch einfach selber. Also meiner Mutter zum Beispiel. Meine Mutter hat es tatsächlich mich gefragt, wie das denn so ist. Irgendwie, darf ich jetzt deinen Passnamen sagen? Ja, ne? Darf ich schon. Ob Jana eigentlich lieber ein Junge sein möchte? Und ich habe dann gesagt, frag doch einfach selber, was sie im Übrigen nie getan hat. Aber das war, glaube ich, so eine der ersten Male, wo ich echt gedacht habe, so, ich habe so keinen Bock mehr. Ich bin hier nicht der Infostand für den Rest der Welt. Es gibt natürlich Momente, da habe ich auch Lust, darüber zu reden, was einfach auch ein Austausch ist und ich einfach auch Lust habe, bestimmten Leuten einfach das zu erzählen. Und das sind dann aber, wenn es dann Leute sind, die an mir näher dran sind und wo ich das Gefühl habe, dass natürlich dann die Information über mich geht, weil sozusagen ich einfach enger befreundet bin mit einer Person oder sowas. Das ist nochmal was anderes. Aber ich bin echt irgendwie, ich habe echt so keinen Bock mehr, permanent irgendwie der Infostand für den Rest der Welt zu sein und denke irgendwie auch, Leute sollen das irgendwie gefälligst selber nachfragen. Ich glaube, das ist halt auch der Punkt. Also wenn das ist, ich will ja gar nicht sagen, dass es nicht ein spannendes Thema ist oder interessant ist und da passiert ja auch total viel und es passiert einfach auch nicht Gesundheit. Nicht mal so total häufig, sodass man das jetzt schon alles total kennt und so. Insofern kann ich ja auch verstehen, dass Leute irgendwie da gerne nachfragen wollen. Und es ist ja noch nicht mal so, als würde ich mich nicht gerne darüber unterhalten. Das ist ja auch okay. Ich unterhalte mich auch gerne mal über Trans. Und ich glaube, der Punkt ist einfach, was ich mir dann sowohl für euch als auch für mich gut vorstellen kann, ist so eine Art, ja, ich glaube, einfach respektvolles Umgehen damit. Also nicht einfach irgendwie blöd rumfragen oder so, sondern halt aus Interesse fragen oder aus ein mehr als, hä? Verstehe ich jetzt nicht? Muss ich irgendwie nachfragen? Keine Ahnung. Sondern irgendwie mehr so, es ist halt ein Mensch in meinem Umfeld und da passiert irgendwas und das geht mich ja vielleicht auch irgendwas an und ein Freund verändert sich oder so, können wir da drüber reden oder sowas. Und zwar irgendwie auch, vielleicht auch mit eigenen Gefühlen dazu oder der eigenen Involviertheit dazu oder sowas. Hm. Also ich hatte mich neulich mit einer Freundin darüber, viele Grüßchen, mit einer Freundin darüber unterhalten, wie das jetzt eigentlich ist, so bei Leuten halt sowas zu erfragen. Also sie hat mich dann halt gefragt, wie das eigentlich ist, ob ich total genervt davon bin, so Transfragen gestellt zu bekommen oder wohin sie denn eigentlich soll mit diesen Transfragen oder sowas oder ob das irgendwie schon zu viel ist. Und dann fühlte ich mich wiederum daran erinnert, dass ich ganz häufig so als weiße Person das Gefühl habe, bin so voll gehemmt, irgendwie Leute irgendwas zu fragen, die nicht weiß sind, weil ich dann sofort das Gefühl habe, so, oh Gott, ich tapp hier gleich in irgendwie so ein riesen Fettnäpfchen oder so, oder nimm wieder eine Frage in den Mund, die so schon total abgegessen und total genervt ist oder so. Und ich glaube aber, dazu muss es halt gar nicht kommen, wenn erstens irgendwie im Hinterkopf ist, dass die Person nett gefragt immer noch Nein sagen kann und immer noch irgendwie sagen kann, so, oh, das ist mir zu persönlich, ich möchte darüber jetzt nicht reden. Oder halt es auch erklären kann. Und zweitens halt, dadurch, dass nicht gefragt wird, einfach so, dass so völlig leer bleibt. Also so, dann sitze ich da und niemand fragt mich mehr irgendwas oder niemand unterhält sich mehr mit mir, weil alle so denken, so, oh Gott, das kann ich jetzt nicht fragen. Oder, und das ist halt auch, das ist auch total merkwürdig. Ja. Also irgendwie muss es ja schon die Möglichkeit geben, irgendwie zwischen diesem blöden Ausfragen und auf Platz verweisen und einem gar nicht mehr ansprechen. Jetzt habe ich den Anfang des Satzes vergessen, sich irgendwie durchzuwurschteln. Ja. Und ich glaube, da ist einfach, glaube ich, schon ganz viel mit Respekt und Gegenseitigkeit getan, indem man irgendwie jetzt nicht nur ausfragt, sondern halt auch einfach sich selbst dazu positioniert oder keine Ahnung, was dazu macht. Oder vielleicht nicht gleich bei den Genitalien anfängt. Oder? Keine Ahnung. Ganz nett. Ja. Ich glaube, was bei mir in so Gesprächen auch wichtig ist, ich glaube, was für mich dann irgendwie aufhebt, nicht nur Infostand zu sein, ist halt dann auch einfach, wenn die Person mit mir redet, dann auch, dass es auch dann Raum gibt oder dass es dann auch von Interesse ist, was das denn dann mit mir als deine Partnerin irgendwie zu tun hat. Oder ob das irgendwie so, oder keine Ahnung, wenn es irgendwie gerade mit Krankenversicherung und sämtlichen Institutionen mal wieder irgendwie echt hakt und echt irgendwie total ätzend ist, dass es irgendwie dann irgendwie so, mein Güte, ist aber auch bestimmt ganz schön stressig für euch alle oder sowas, dass es irgendwie so zäh ist. Oder also so, dass man irgendwie nochmal ich glaube, das macht für mich dann doch einen Unterschied aus, dass ich mich eben nicht dann einfach nur als Informationsausgabestelle irgendwie sehe, sondern es auch noch auf mich irgendwie angewendet wird und dass irgendwie klar ist, wenn man dann wissen möchte, was es mit dir konkret irgendwie anstellt oder was gerade deine konkrete Position in der ganzen Geschichte ist, dass man dann eben mit dir persönlich reden muss. So, dass ich so, ich glaube, diesen Grad oder diese Verhältnismäßigkeiten muss man halt dann irgendwie versuchen hinzubekommen. Ja. Dabei fällt mir wiederum ein, dass es sehr wohl Fragen gibt, die ich habe gerade überlegt, ist eigentlich so, wurde ich das eigentlich schon mal gefragt, was so das so mit mir macht oder so? Und mir ist sofort eine Situation eingefallen, wo eine Person mal gesagt hat, wie das, also so auf dieser Ebene von, na, wie ist denn das eigentlich für dich? Du hast dich doch eigentlich in eine Frau verliebt. Und das ist jetzt ein Mann, so. Und dann habe ich halt versucht, das irgendwie, habe ich halt irgendwas dazu gesagt. Ich glaube, ich habe sowas gesagt, wie das. Ich glaube, in dem Moment habe ich, glaube ich, sowas gesagt, wie, naja, aber letztendlich ist man ja dann doch irgendwie einfach mit einer Person zusammen. Und es ist ja nicht was von heute auf morgen passiert, sondern es ist irgendwie ein Prozess. Und ich glaube, die Frage nach Mann und Frau war schon am Anfang dieser Beziehung irgendwie eine nicht eindeutig zu beantwortende. So, also das war einfach irgendwie nicht die Frau, irgendwie eine Frau, in die ich mich verliebt habe. Auch wenn das natürlich trotzdem ein Thema ist. Ne? Mhm. Also ich meine, es macht einfach was aus, ob man irgendwie mit, also aber eher von außen, ne? Wie wird man gelesen? Also so wird man jetzt als lesbisch oder als hetero gelesen, Ding irgendwie so dafür macht. Also da macht es definitiv mehr aus als innerhalb der Beziehung. So, das habe ich, glaube ich, dann geantwortet. Und dann ist mir aber eingefallen, dass nun wiederum Joke erzählt hat, dass seitdem er irgendwie Leuten erzählt, irgendwie, dass er Hormone nimmt, die Leute ihn immer fragen, wie ich das finde. Stimmt, ja, das ist auch sehr lustig. Also, und ich bin das ja auch schon gefragt worden, wie ich das finde jetzt. Also lustigerweise wirklich, zack, Hormone und plötzlich soll ich das irgendwie finden? Ja? Also. So, vorher hast du es halt nicht gemerkt. Ja, ja, das ist wirklich. Das ist wirklich. Moment, mal, man schaut sich das aber anders an. Trans. Lass mal Marlene aufklären. Das ist ja schlimm. Ja, es ist wirklich lustig. Also da scheint schon wieder diese Hormonkeule einfach mal irgendwie echt so massiv zu sein, dass plötzlich irgendwie die Leute. Jetzt wird es. Das ist wirklich interessant, dass sozusagen dann plötzlich die Frage aufkommt von. Wie finde ich denn das eigentlich? Naja, es war schon. Wird auch nicht gefragt, wie Steff das findet, sondern nur wie ich das finde. Ja, das finde ich auch spannend, ja. Mhm. Vielleicht ist Steff selbst schon zu offensichtlich trans. Bei mir ist es wahrscheinlich auch nur noch eine Frage der Zeit, genau. Von da braucht man sich jetzt auf Steff gar nicht so Gedanken zu machen. Ja, oder es könnte halt wirklich daran liegen, dass Jürgen und ich länger zusammen sind. Und gerade das kam jetzt auch immer eher von Leuten, die uns auch schon kannten, als wir noch zu zweit waren. Und auch quasi noch zu Zeiten, als wir beide noch mit dem Pronomen sie relativ unproblematisch durch die Gegend gelaufen sind, um es jetzt mal so ganz schwammig zu formulieren. Das kam aber auch schon bei Mastektomie. Stimmt. Also scheint es eher so an so Äußerlichkeiten geknüpft zu sein oder Körperveränderungen. Ja. Stimmt, so offensichtliche Veränderungen. Weil ich habe ja dann so. Was? Du hast keine Ahnung? Ich meine, die haben ja keine Ahnung, was so irgendwie von wegen irgendwelche Stressfaktoren und Veränderungen und Auseinandersetzungen angeht, ist irgendwie so das dann immer so von. Das ist es immer gar nicht. Nee, irgendwie ist es das nicht. Also klar macht das irgendwie, klar hängen da ganz viele Sachen dran und sowas, aber irgendwie so diese ganze Auseinandersetzung und irgendwie Stress und Energien, die da irgendwie drumrum gepackt und verschossen und so, also so irgendwie gefressen werden und sowas, ist einfach so diese Verhältnismäßigkeit. Also es ist einfach so, es kommt halt, da findet es halt dann gar keinen Raum. Irgendwie, weil so, es denkt so, ja, natürlich ist das was, wo man sich mit auseinandersetzt, aber es ist halt nicht nur. Und das ist irgendwie auch gar nicht so das Haupttranstagesgeschäft irgendwie, was dann so doll präsent ist. Ja, aber ich glaube, das ist tatsächlich von außen schwierig einzuschätzen. Mhm. Also, dass möglicherweise so OPs oder so, die quasi die Schritte, die dann passieren, also so, was weiß ich, ob es ein Gerichtstermin ist oder ob es eine OP ist oder sowas, dass die möglicherweise vielleicht irgendwie so einen Peak darstellen, aber halt nicht das sind, worum es die ganze Zeit geht, das ist, glaube ich, von außen schwierig einzuschätzen. Sondern dass es halt eher um möglicherweise das Nicht-Vorhandensein der OP oder das darauf hinarbeiten auf den Gerichtstermin darum geht oder auf die ganzen blöden Kleinigkeiten, die irgendwie drumherum passieren oder so. Das, was ja auch einfach viel alltäglicher ist. Also sowas wie irgendwie, klar, wird dann ist eine OP total aufregend und irgendwie nicht. Ich streichel nur ein bisschen dein Bein. Ich hab mich schmutzig gemacht. Das, ja, also so klar, das sind auf jeden Fall dann Highlights und Dinge, wo dann nochmal eine besondere Aufregung dran geknüpft ist oder irgendwie auch Ängste und irgendwie auch Hoffnungen irgendwie dran geknüpft sind, aber so dass das Niveau oder so die das Level, was irgendwie sonst einfach an Alltäglichkeit dran ist. Also liebe Leute, halt nicht. Die mit Trans jetzt nicht so viel direkt zu tun haben, um jetzt diese Frage mal zu beantworten, weil sie ja offensichtlich eine spannende ist, dass ja das Transsein nicht einfach an irgendwelchen äußerlichen OPs oder sowas hängt, sondern die Tatsache, dass ich mit einer Transperson zusammen bin, ist in erster Linie nicht daran geknüpft, dass irgendwelche körperlichen Veränderungen stattfinden, sondern das hat schon viel früher und viel schleichender und viel prozesshafter irgendwie stattgefunden und die Auseinandersetzung oder die Fragen, die da vielleicht aufkommen, sind einfach schon viel, viel, viel, viel früher geklärt worden oder sind irgendwie schon damit haben wir uns schon viel früher beschäftigt. Und es ist eben nicht so, dass ich irgendwie jetzt plötzlich mit einem Mann zusammen bin. Oder in dem Moment, in dem jemand Hormone nimmt, dann plötzlich solche Fragen von, in welchen Räumen bewegt sich Joke und in welchen Räumen bewege ich mich und Frauenräume, ja, nein und diese ganzen Sachen, die da irgendwie auch noch mit zu tun haben, das sind einfach Fragen, die einfach viel, viel, viel früher schon angefangen wurden zu diskutieren und wo man halt irgendwie versucht, irgendwie Wege und Umgehensweisen damit zu finden. Aber das ist keine, ich glaube, dieses plötzliche Ding, das auch wenn jetzt zum Beispiel bei Yuki jetzt diese Entscheidung, Hormone zu nehmen, eine relativ plötzliche war, war sie dann wiederum im Verhältnis dazu, wie plötzlich andere Leute irgendwas wahrnehmen, einfach mal gar nicht plötzlich. So. Auch wenn es eine relativ spontane, also verhältnismäßig spontane Entscheidung war. Und sogar, was so durch die Hormone eingeleitet wird, ist einfach nicht so plötzlich. Also dadurch, dass ich zum einen vorher schon gepasst bin in vielen Situationen und vorher schon wusste, wie es ist, als Mann angesprochen zu werden, im Gegensatz dazu, wie es ist, als Frau angesprochen zu werden oder so. Und zum anderen so die ganzen körperlichen Sachen, die sind halt auch, die gehen halt auch eher langsam und sind nicht so, huh, ha, oh Gott, jetzt aber, bis auf den Stimmbruch, der war so. Der wird ziemlich plötzlich. Huch. Ja. Ich fand ja, mir ist ja noch die, wolltest du dazu noch was sagen? Nein, ich wollte noch was anderes erzählen. Okay. Also von daher kann das, hat, kann auch gerne. Ja, also was ich gerne noch an Themenebene einbringen wollte, war, was du, Marlene, häufiger sagst, auch was Trans in, als, also als was Interaktives angeht. Das irgendwie finde ich, also hast du irgendwie schon häufiger mal gesagt, dass du ja auch findest, dass Trans irgendwie so ein, in, ja, in Interaktion auch stattfindet. Also dass das eben auch eine Ebene von Trans ist, auch eine fällt mir jetzt gerade kein passendes Wort für ein. Also dass eben Trans nicht nur auf dem Körper oder so, also an dieser an der einzelnen Person haftet, so, sondern dass eben Trans eben in der Interaktion miteinander auch entsteht und verhandelt wird und sowas. Und dass das ja einfach so eine Dimension ist von Trans, die ja auch eine Rolle spielt oder nochmal, finde ich, explizit auch genannt werden kann. Noch mal ein Beispiel? Naja, wie so viele andere Sachen auch. Sowas von irgendwie so, trans bist du halt nicht nur für dich alleine. Man trans nicht so vor sich hin? Ja. Also ich glaube schon, dass man das bestimmt auch machen kann irgendwie. Es wird bestimmt auch häufiger gemacht, um irgendwie so eine so als Schranktranse dann irgendwie eine Transition irgendwie zu verführen und zu verschwinden und auf einmal irgendwann das aufzutauchen und das war's dann irgendwie. So mal als platte, als plakative Erzählung. Sondern dass so dieses ganze Leben drumrum halt irgendwie auch transproduziert oder irgendwie auch trans verhandelt und trans, ja, so trans mitproduziert. Ich gehe mal kurz aufs Klo. Ja, danach kann ich auch wieder besser sprechen. Dann kann ich ja noch schnell eine Anekdote erzählen, die dann doch noch ein bisschen in das rein, ja, was wir davor jetzt erzählt haben, nämlich, dass ich tatsächlich neulich das allererste Mal, und das hat dann eben auch was, oder es hat ganz, also nein, der einzige Grund, warum das ich so entspannt machen konnte, war jetzt irgendwie, Juke nimmt jetzt Hormone und hat jetzt so ein bisschen Stimmbruch. Und hat sich auch und hat sich auch sonst halt so ein bisschen verändert, wobei das halt wirklich eigentlich gar nicht so viel ist, sondern eher so Kleinigkeiten sind, die man auch manchmal gar nicht so genau festmachen kann. Und trotzdem habe ich irgendwie Joke das erste Mal neulich zu einer wildfremden Person geschickt und ihn als meinen Freund angekündigt. Und es war tatsächlich das erste Mal, dass ich das gemacht habe, mit dem Gedanken von, naja, die Stimme ist jetzt tief genug, da wird jetzt einfach nicht so total die Verwirrung ausgelöst werden, wenn ich da jetzt meinen Freund ankündige und dann kommt da eine Person an, die, wo dann vielleicht irgendwie die Person, zu der ich Juke hingeschickt habe, dann verwirrt ist oder sowas. Also ich war das erste Mal, gab es irgendwie so einen Punkt von, schon mit so einem Gedanken von, ich löse damit jetzt irgendwie keine potenzielle totale Verwirrung aus oder so. Also ich war mir sicher genug, dass es sozusagen keine Verwirrungen geben wird oder die Wahrscheinlichkeit, dass Verwirrungen da sind und dann vielleicht eine unangenehme Situation produziert wird. Ja, da habe ich irgendwie tatsächlich noch das erste Mal das irgendwie so explizit gemacht. Das war ganz komisch. Das war völlig merkwürdig irgendwie. So, weil das war ganz neu. Das Jetzt hast du den Anfang verpasst. Habe ich den Anfang verpasst? Kannst du es grob nochmal wiederholen für mich? Jetzt geht Yoga aus. Kannst du einfach normal erzählen? Naja, nee, ich habe einfach gesagt, dass ich neulich das erste Mal Yoga als meinen Freund angekündigt habe. Mhm. Bei einer wildfremden Person. Und das ist tatsächlich auch, dass ich das aus dem Grund heraus gemacht habe, weil ich dachte, naja, die Stimme ist tief genug, so dass, oder was mich ja wiederum zu den Gedanken irgendwie bringt, dann mit den Hormonen, ne? Das ist ja auch so schwierig irgendwie. Das ist ja immer so dieses große Mysterium, was bewirkt jetzt was, Henne oder Ei, was war zuerst da? Passt jetzt Joke mehr, weil er eine tiefe Stimme hat, oder passt Joke vielleicht mehr, weil ich ihn als meinen Freund angekündigt habe oder so? Mhm. Und dann ist wieder die Frage, sind dann die Hormone nötig oder sind sie nicht nötig, so um halt so ein bestimmtes Passing irgendwie zu haben oder nicht? Spannende Frage. Ja. Ich könnte jetzt einfach nochmal ein bisschen dran anknüpfen, was ich vorhin gesagt habe. Und dann vielleicht einfach so lange reden, dass Joküche bei uns ist und das auch noch mitbekommt. Dann muss ich aber auf Toilette, aber das macht ja, ja nichts. Ja, das schaffen wir. Irgendwie schaffen wir das jetzt. Das heißt wahrscheinlich, wir sollten demnächst mal Schluss machen. Aber jetzt haben wir uns alle entleert dann können wir auch noch mal 2 Stunden weiterreden. Das ist, glaube ich, gemein. Aber dann werden wir dafür sorgen, dass die wenigsten Leute die Transfolge hören, weil sie viel zu lang ist. Das stimmt. Das wollen wir nicht. Obwohl, wir können so lange reden, wie wir wollen, finde ich. Ich finde nicht, dass wir uns davon beeindrucken lassen sollen. Es gibt Pausetasten. Genau. Man kann später Podcasts weiterhören. Ja, also das nochmal andersrum auszuführen ist, dass ich habe den Eindruck, und da kann jemand irgendwie noch so gefestigt in seinem Trans-Dasein oder irgendwie in seiner gewählten Männlichkeit, Weiblichkeit, Maskulinität, Femininität irgendwie sein, dass das einfach die Reaktion des Umfeldes, der Umwelt, oder nicht nur das Umfeld, sondern der Umwelt irgendwie einfach eine so massive Rolle spielt. Und dass deswegen einfach deswegen für mich, oder deswegen ich den Punkt einfach ganz wichtig finde, dass Trans eben gerade sehr doll in Interaktion stattfindet und da irgendwie ganz viel bewirkt. Also gerade auch sowas wie, dass ich mich in einer äußerst hilflosen Position schon gesehen habe, wenn Entschuldigung. Wenn ich in meinem Umgang... Das ist das Unangenehme am Stimmbruch. Diese Husten. Wenn ich in meinem Umgang mit Joke oder auch zum Knistern vielleicht mit meinem... Ein bisschen vor die Tür gehen. Wenn ich über... Also wenn ich mit Joke agiere oder irgendwie über Joke spreche, irgendwie keinen Raum lasse für irgendwelche für aberkennen oder so. Mhm. Also, oder dass ich mich irgendwie transpositiv verhalte. Ich packe es jetzt einfach mal unter, dass ich mir durch mein transpositives Verhalten in der Beziehung irgendwie ganz doll aber auch an meine Grenzen stoße, weil sozusagen es dann die Welt an die größte Masse an unbekannten Menschen, die da draußen rumlaufen, eine ganz dolle Wirkmacht haben auf Jokes Transmännlichkeit. So. Und dass durch diese 1000stel Reaktionszeit der Einordnung oder wie man auf Personen reagiert, dass das irgendwie so viel ausmacht. Und dass das irgendwie ganz viel produziert an Bestätigung und Anerkennung, aber auch eben Aberkennung oder irgendwie Zweifel oder sowas. Und das macht, also ich finde, und das macht dann einfach ganz viel aus. Und das gehört halt dann auch zu Trans dazu. Das ist auch eine Ebene, in der Trans verhandelt wird oder stattfindet und sowas. Soll ich das nochmal irgendwie genauer machen? Jetzt musst du mich erstmal kurz durchlassen. Ja. Also, ich glaube, ich finde es irgendwie wichtig, nochmal extra festzuhalten, dass Trans eben nicht nur bei dieser einen Person stattfindet. Mhm. So. Das haben wir klar durch unser Erzählen irgendwie schon auch deutlich gemacht, dass es irgendwie nicht so ist, aber ich finde es einfach wichtig, das nochmal explizit zu sagen und dass Trans vor allem auch in etwas sehr Subtilem stattfindet. Also, das ist tatsächlich, also so auf einer sehr im materiellen Ebene oder dass eben, also so, dass dieses Interagieren, ja, dass so eine Interaktionsebene halt einfach eine Ebene ist, auf der Trans, wie halt jedes andere Geschlecht eben auch so stattfindet. Und das dann eben auch so Blüten treibt, wie das, selbst wenn man sich seiner Transmännlichkeit sicher ist, oder also so, selbst wenn man da irgendwie sich mit gutem Gefühl drin bewegt und selbst wenn irgendwie das Umfeld, das nahe Umfeld und die Beziehung das irgendwie damit positiv umgeht oder das irgendwie mitträgt oder sowas, dass da trotzdem ganz viel passieren kann und ganz viel dazu beigetragen wird, dass man eben dann doch ja, dass es dann so sehr in Frage gestellt wird, dass es eben, dass dieses Ich gegen den Rest der Welt irgendwie auch gar nicht funktioniert. Weil so, wenn du deine, wenn man seine Trans, wenn man da sein Transgeschlecht hat und es aber niemand anerkennt, sozusagen, dann, was dann? Was ist dann? Ja. Musik? Möchtest du lieber einen Abschluss machen? Keine Ahnung. Ich wollte noch nach das. Jetzt habe ich vergessen. Oh nein. Nee, es hatte jetzt noch bereits schon direkt im Anschluss. Also es hatte jetzt schon noch was direkt damit zu tun. Und da ist es nicht so schlimm. Ich kann gleich noch die lustige Anekdote von der Reeperbahn erzählen. Oh ja, erzähl die mal, die ist super. Das ist nämlich, da war ich dann auch danach, die fand ich so lustig, weil es dann auch mal nicht alles auf mich gefallen ist, sondern quasi von meinem Transsein aus andere Leute einfach mal mitgetranst wurden. Das fand ich sehr lustig. Und zwar, kennst du die schon, Lien? Ja. Oh Mann, wie schade. Also, ich war neulich mit einem Freund unterwegs in Hamburg auf der Reeperbahn. Und wir wollten für ihn ein Nina Hagen-Outfit zusammenstellen. Das habe ich jetzt wahrscheinlich schon viel zu viel gesehen, aber macht nichts. Also, ja, egal. Naja, jedenfalls haben wir uns gedacht, irgendwie, er ist sehr groß und breit und wir haben uns gedacht, wir gehen mal auf die Reeperbahn und suchen da mal so ein paar Sachen. Vielleicht, da gibt es ja irgendwie diverse Klamotten, kinky Klamotten. Vielleicht finden wir da ja irgendwas. Haben uns da so durch die Läden gesucht und haben tatsächlich nichts gefunden, weil sogar auf der Reeperbahn, die ich so eingeschätzt hatte, als so Hamburgs, keine Ahnung, vielleicht sexpositiven oder körperpositiven Ort oder sowas, oder so kinkpositiven Ort oder so, hat leider keine Frauenklamotten in Übergröße oder so, oder sexy Frauenklamotten in Übergröße, gibt's nicht. Wir wurden tatsächlich dann eher weitergeschickt zu C&A und sowas. Das war sehr traurig. Jedenfalls sind wir also so frustriert von einem Laden zum nächsten gerannt und haben nichts gefunden. Und in einem Laden haben wir uns dann mit der Verkäuferin so ein bisschen unterhalten über so halt große Frauen und sexy Klamotten und was sie so an Klamotten verkauft, für wen das eigentlich passend ist und für wen nicht. Und mitten in dem Gespräch hat sie sich halt so zu mir umgedreht und meinte so aus der Kalten, so, bist du eigentlich männlich oder weiblich? Und hat dann irgendwie so versucht zu erklären, dass sie also irgendwie schon, zuerst musste ich darauf ja irgendwie reagieren und ich weiß eigentlich nie so genau, wie ich darauf reagieren soll, weil ich immer sehr doll schwanke zwischen, rette ich das jetzt sofort ab oder will ich darauf eigentlich überhaupt gar nicht eingehen? Will ich jetzt gleich auch auf Anti gehen und sagen, dass solche Fragen will ich mir gar nicht anhören? Oder regt sich der Soziologe in mir und sagt, ja, sag mal was dazu und mal gucken, was dann kommt. Also habe ich dann gesagt, habe ich mich auf fast männlich geeinigt, weil ich das irgendwie gerade so ganz passend fand. Und dann meinte sie, und habe ihr quasi damit ja dann auch so eine Art Freischein gegeben, jetzt halt sich weiter über das Thema zu unterhalten. Hat sie dann auch gemacht. Und dann hat sie irgendwie erzählt, dass sie schon findet, dass sie schon irgendwie so was Feminines findet. Also da sieht man schon auch irgendwie was Feminines durchscheinen und so. Und hat dann also rausgekriegt, also hat dann so selbst festgestellt, dass ich offensichtlich ja trans bin und dass ich offensichtlich mich gerade oben operieren lasse. Hat mich dann auch sofort gefragt, ob ich denn obenrum auch schon operiert bin, ob ich denn untenrum auch operiert bin. Was ja zu unserem Anfang ganz gut dazu passt. Also so alt, das nette Ladengespräch über die Genitalien kennt man ja. Und dann, das war noch gar nicht so das Lustigste, dann ging es halt damit weiter, was an dem Punkt schon mal total lustig war, war, dass ich quasi eigentlich gar nichts sagen musste, dass sie so das Gespräch von alleine monologisiert hat. Sie hat also so in ihrem Monolog so relativ viel über mich rausgefunden, hat dann mich darüber aufgeklärt oder uns beide halt darüber aufgeklärt, dass sie das alles überhaupt nicht schlimm findet, weil sie ja halt auf der Reeperbahn ist und da kommen ja so zig merkwürdige Kunden und sie findet das total gut, jeder halt so nach seiner Fasson und so nach dem Motto. Und sie ist halt auch eher männlich, so gerade, also sie ist schon eine Frau, aber sie findet sich eher männlich. So gerade, wenn sie Autorennen guckt, dann ist sie sehr männlich. Und dann hat sie das ganze Gespräch halt damit beendet, dass sie dann zu diesem Freund von mir meinte, und du willst so bleiben, wie du bist? Das fand ich so lustig in dem Moment, weil es halt irgendwie, weil der wahrscheinlich nie irgendwie gefragt wird, ob seine Geschlechtlichkeit eigentlich gerade zur Debatte steht oder nicht. Aber jetzt plötzlich, wo er so mit so einer blöden Transe unterwegs war, ist er dann plötzlich so, wird er so runtergemischt in so einen Transenteig und dann muss er halt auch eben gefragt werden, ob er jetzt eigentlich eine Frau oder ein Mann ist oder ob er eigentlich so bleiben will, wie er ist oder. Das fand ich schon wieder ein sehr spannendes Gespräch. Mhm. Und zwar an unterschiedlichen Punkten. Also einmal an dem Punkt mit so Leute, die so mit einem unterwegs sind, nichts ahnt, werden plötzlich auch trans gelesen. Zu, ich muss eigentlich quasi gar nichts sagen, sondern die Person mir gegenüber redet so vor sich hin und erfindet so ihre ganzen Wahrheiten über mich. Plus halt diese ganzen, also so die Mechanismen, die einfach so häufig greifen von, ja, ich sehe das schon, dass da irgendwie was nicht stimmt, zu, was darf ich alles fragen? Wo kann ich überall irgendwie so, wo darf ich was erfragen? Was darf ich mir so an Informationen holen zu sich selbst damit so völlig natürlich in Verbindung bringen, dadurch, dass man ab und an mal männlich ist, wenn man Autorennen guckt? Das ist halt irgendwie alles so, ja. Aber irgendwie, alles in allem war ich irgendwie gut gelaunt und irgendwie war es eher ein belustigendes Gespräch und ich hatte danach irgendwie so, fand ich das irgendwie sehr lustig. Vielleicht lernt man es auch mit der Zeit so. Ich glaube, es ist ein großes Geschenk, irgendwie, ja, das irgendwann auf einer Ebene zu hebeln. Vielleicht ist es auch dieses Ding mal wieder von, da hat jemand nicht individuelle Gedanken zu mir als irgendwie ein, ich darf jetzt gerade irgendwie halt als Vertreter für alles irgendwie hinhalten. So, ja, dass man merkt, dass es vielleicht, also dass es irgendwie so bei manchen Begegnungen zumindest einfach auch gar nicht darum geht, dass man jetzt gerade irgendwie individuell verhandelt wird, sondern dass man irgendwie so zack auf einmal ein Thema auswirft und jetzt irgendwie in dem Moment dann die eine Person irgendwie all das, was man schon immer mal wissen wollte, aber noch nie zu fragen gewagt hatte, irgendwie die FAQs irgendwie mal schnell abrattert und dann so. Ich glaube, es macht schon was aus. Ich glaube es aber auch, dass es nicht leicht ist, das irgendwie immer so, nee, es funktioniert auf so einer auch Ebene nicht immer. Zu belassen. Vielleicht könnten wir noch auf dieses tolle Video verlinken, wo beiden sexy Transen alle Fragen beantworten. Ja, das ist super. Man schon immer Transen fragen wollte. Ja, das ist sehr lehrreich. Ja. Hm? Ein sehr lehrreiches Video, wo man sehr viel darüber erfährt, was man schon immer über Trans wissen wollte. Die nackte Wahrheit werdet ihr erfahren. Ja. So viel sei versprochen. Zwei sexy Transen ziehen sich quasi aus. Ja. Endlich. Endlich. Anklicken. Nicht umschalten. Ja, ich finde, Fröhliche Musik. Wir haben ein, Marlene hat ein tolles Translied gefunden. Ja, das war auch schon quasi direkt am Tag nach der letzten Folge ist mir das schon über den Weg gehüpft. Und ich fand es so toll und ich dachte, das müssen wir auf jeden Fall das nächste Mal spielen. Es kommt mal wieder von Trackback, der Internet-Radio-Sendung auf Fritz, die einmal in der Woche kommt und die sehr viele freie Musik spielen. Und ich dachte, das ist einfach so niedlich und es macht so gute Laune und es ist ein Cover und es ist aber ein, es ist legal, voll legales Cover. Und kleine Computer singen. Kleine Computer singen. Und mir geht das Herz Computer auf. Oder Konsolen. Konsolen singen. Es ist 8-Bit-Musik. Wir können das ja, also es gehört in die 8-Bit-Musik-Ecke. Was bedeutet das mit alten Computern? Das müssen jetzt nicht, es kann aber auch sowas wie ein Gameboy sein, was ja auch ein Computer ist, alten Computern Töne gemacht werden und Musik gemacht werden. Und es handelt sich um ein Cover von Weezer, Island in the Sun. Und es ist ganz niedlich. Mir ist eben noch eingefallen, wir wollten ja noch was verlinken. Wir wollten noch diese Liste noch verlinken. Jetzt habe ich schon das Lied angekündigt. Das macht ja jetzt voll die Dramaturgie kaputt. Ja. Mist. Vielleicht finden wir verlinken beim nächsten Mal noch eine Gelegenheit, den mehr einzubinden vielleicht. Und hatten wir sie schon benannt eigentlich? Nein. Dann legen wir das Tuch des Schweigens drüber. Aber wir können das jetzt auch noch schnell erzählen. Okay, also vergesst das mit der Musik. Wir machen jetzt noch schnell, weil wir dir dringend noch einen Link drunter setzen wollten. Nein, ich finde, es passt halt auch so gut. Ja, also gerade wenn es um solche Alltagsgespräche geht. Und so. Also zwei Sachen. Erstens verlinken wir auf dieses Video. Und zweitens verlinken wir auf... Derailing for Dummies. Genau. Was eine Seite ist, auf der passend zum Thema heute, nämlich ganz toll... gängige Fragen verhandelt werden, die marginalisierte Personen gefragt werden. Aber, oder Aussagen, mit denen marginalisierte Personen. Genau, oder Aussagen. Aber aus der anderen Richtung, nämlich ist eine Anleitung für uns alle, wie wir uns das nächste Mal möglichst beschissen gegenüber der marginalisierten Person benehmen können und unsere Fähigkeiten da noch ausbauen können und aber auch das Hintergrundwissen darüber verfügen, jetzt, warum die Frage so scheiße ist. Effektives Diskriminieren effektives für Dummies. Genau. Ja, also es ist eine sehr, es ist eine sehr unterhaltsame Seite, die eigentlich für unseren Podcast quasi immer passt. Also irgendwo müssen wir es immer verlinken. Irgendwo müssen wir es ja mal unterbringen. Geistert auch gerade so durch die queer-feministische Blogosphäre. Und wir verlinken es jetzt auch. Weil ich kannte die Seite nicht und finde sie wirklich gut. Also gerade wenn man sich mal so ein bisschen Rüstzeug für egal in was von der Position man sich befindet, finde ich sie wirklich sehr schön als Rüstzeug für bestimmte Ismen, denen man so begegnet. Und wie man so ein bisschen damit umgehen kann. Oder auch einfach mal für einen selber, wie man so, um mal so zu verstehen, warum bestimmte Aussagen einfach erstens immer wieder kommen und zweitens auch so schwierig sind, damit umzugehen. Und was ich ja total spannend finde, halt auch nochmal so vor Augen zu kriegen, wie doll oder wie wenig sich pro Ismus die Fragen eigentlich unterscheiden auf so einer strukturellen Ebene. Also, dass ich auf der einen Diskriminierungsebene genau die gleichen Fragen quasi stellen kann wie auf der anderen Ebene und das funktioniert in beiden Fällen einfach total gut. Mhm. Ja. Also, ob ich nun irgendwie da halt mehr so in Richtung Körper gehe und da halt mehr so in Richtung was weiß ich was, ist folgt dem gleichen Prinzip. Ja. Jetzt aber Musik? Nein, ich möchte noch einmal Werbung machen und zwar für Melin. Also, nein, das bist du nicht. Doch, das mache ich jetzt aber. Ja, weil Melin nämlich abtrünnig ist. Ich bin nicht abtrünnig. Nein, du hast ein Side-Project. Genau. Und das finde ich, können wir ruhig nochmal wärmstens ans Herz legen. Gerade, es ist mir gerade eingefallen bei queer-feministischer Blogosphäre. Ein Technik, Internet, alles mögliche affinen queer-feministische Perspektive auf Netzkultur und was so drumherum ist. Erste Folge ist online. Nerds. N-R-R-R-D-Z. Richtig? Da war noch ein E dazwischen. Nee, kein E. Kein E. Nur Nrrt. Okay. Nrrt. Mit der sympathischen Katrin von IH Digital Life zusammen. Und das könnte man, wenn man irgendwie so ein bisschen Interesse hat an den Themen, sich durchaus mal anhören. Sehr schön. Ich habe ja den Verdacht, alle Leute, die das hier hören, haben den anderen auch gehört. Ja, ich finde es trotzdem. Aber auch wir haben irgendwie... Stammhörende die vielleicht wiederum noch nicht so auf Nerds aufmerksam wurden. Vielleicht. Vielleicht. Deswegen Verlinkung, Verlinkung, Verlinkung. Das lebt ja auch alles, ne? Web 2.0, das lebt doch auch von so Verlinkungen. Okay, wir machen jetzt mal schnell Musik. Chef. Habt einen schönen September. Genau, schönen Herbst anfangen. Was? Wir nächstes Mal haben wir einjährigen Geburtstag. Mal, oh ja, Folge 13 nämlich. Und dann? Ist das eigentlich, haben wir dann eine Gästin? Ja, wir haben eine Gästin. Oh, wow. Eine Jubiläumsgästin. Crazy. Genau. Katrin wird super sein. Von iHeart Digital Life. Die sympathische Katrin von iHeart Digital Life. Sie hat zufällig auch einen Podcast gemacht, zusammen mit Marlene. Also, habt ihr das schon gesagt? Ne? Also, dann teste irgendwie, komm ich nicht mehr mit. Entschuldigung. Bevor das jetzt hier in das totale Chaos ausartet, machen wir jetzt mal die Schluss und lassen die Rechner singen. Lassen die Rechner singen und machen das Chaos einfach ohne Mikrofon weiter. Lasst es euch gut gehen. Genau, bis Oktober. Tschüss. Tschüss. Tschüss.